Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Nach nur ungefähr viermonatiger Verspätung nehmen wir heute tatsächlich die 68. Folge Uncommon Taste auf. Ich musste schon bei nur lachen, weil ich schon wusste, es wird lustig. Ja, es ist wahr, wir haben fast 6 Monate gebraucht. Wir haben in der Zwischenzeit eine Folge aufgenommen, die nie veröffentlicht wurde und die auch nie veröffentlicht werden wird, weil wir die quasi heute nochmal neu aufnehmen werden. Nicht, weil die Qualität scheiße war oder sonst irgendwas, sondern weil wir damals, als wir sie aufgenommen haben, ein bisschen gebraucht haben, um sie zu schneiden und dann kamen ganz viele neue Infos raus und dann war es so, eigentlich können wir das auch gleich nochmal neu machen. Genau, und ja, wir werden auch diese Folge dann zum ersten Mal nach dem neuen Prinzip aufmachen. Die Leute, die ja schon den Post auf unserer Website gesehen haben, da steht auch der Grund dafür, warum das jetzt lange gedauert hat. Das können wir hier natürlich nochmal ein bisschen erläutern. Also letztendlich, wir beide sind jetzt im Job und optimistisch, wie wir beide waren, haben wir gesagt, ja, sobald Joe hier jetzt auch eine Arbeit hat und sich erstmal eingelebt hat, dann ist es doch gar kein Problem, wieder in den 2-Wochen-Rhythmus zu kommen. Ja, das hat so nicht funktioniert. Wahrscheinlich wird jeder Arbeitnehmer von euch da draußen sagen, ha, das hätte ich euch von vornherein sagen können, das wird niemals funktionieren. Aber gut, jetzt wissen wir besser Bescheid. Deswegen haben wir uns beschlossen, den 2-Wochen-Rhythmus ja zu beerdigen, leider. Aber lieber so, als wenn es gar keinen Uncommon-Taste mehr gibt, nicht wahr? Also ich meine, das wäre sowieso, hätte ich nicht zur Debatte gestanden. Und ich, ganz ehrlich, wir hätten es vielleicht auch irgendwie alle 2 Wochen hinkriegen können, aber tatsächlich ist es einfach so stressig, dass es dann irgendwie, das soll ja auch immer noch Spaß machen. Also richtig. Ja. Genau, und deswegen, wir versuchen es. Also der Plan ist auf jeden Fall eine Folge im Monat. Das sollten wir hinkriegen, und ja. Dadurch, dass aber dann die Folgen so weit auseinander liegen und unsere News-Sektion bisher eh immer so war, dass sie im besten Fall aktuell war, wenn sie genau dann gerade aktuell war, als wir die Folge aufgenommen haben, oder im schlimmsten Fall auch schon 2 Wochen alt war, haben wir uns gedacht, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn man einen monatlichen Rhythmus hat, dass man immer noch mal möglicherweise 1 Monat alte News nochmal aufbereitet, die dann bis dahin entweder jeder schon gehört oder tot diskutiert hat. Absolut, ja. Und wenn wir ehrlich sind, war der News-Teil nie das, was unseren Podcast jetzt ja zu dem gemacht hat, was der Podcast eigentlich ist. Sondern ich bin eigentlich relativ sicher, dass eigentlich unser Hauptteil eigentlich immer das wichtigste Element war und deswegen haben wir uns beschlossen, dass wir den News-Teil rauskicken werden. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns ja nur noch in, keine Ahnung, Retrosphären bewegen werden. Aber immer wenn wir es, wenn es funktioniert, das haben wir ja auch früher immer so gemacht, wenn es irgendeinen aktuellen Anlass gibt, werden wir natürlich uns auch immer aktuelle Neuigkeiten zum Anlass nehmen, diese zum Hauptthema zu machen, beziehungsweise Hauptthemen dann zu passenden aktuellen News dann ja aufzunehmen. Ja, und absolut. Aber ich denke, das ist relativ verständlich. Ich glaube auch nicht, dass wirklich viele Leute das vermissen werden, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, die meisten Leute hören das tatsächlich für den Kram, der danach kommt und nicht für die ersten 20 Minuten News. Ist natürlich ein bisschen schade gleichzeitig auch, weil es schon auch Spaß gemacht hat, sich eben quasi damit so ein bisschen dann auseinanderzusetzen, worüber reden wir, worüber sprechen wir. Und es war ja auch manchmal ein bisschen was Kurioses dabei. Aber grundlegend ja, ist das Hauptthema schon so das, worum es geht. Ich meine, andererseits gibt uns das natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, um vielleicht selbst noch ein bisschen zu beschreiben, was wir momentan spielen und so. Ich meine, was letztendlich, wir werden ja eh gucken, also wir werden ja natürlich jetzt auch mal auch experimentieren, wie das mit der Länge der Folgen aussieht. Bislang war ja immer so 1,5 Stunden ungefähr das, worüber wir letztendlich gelandet sind. Ich denke mal, das wird vielleicht ein bisschen kürzer werden, dadurch, dass wir keine News mehr haben, aber wer weiß genau, vielleicht haben wir dann einfach noch viel mehr, wir kommen vom Thema ab und reden über irgendwelchen anderen Scheiß, was ja auch nicht schaden kann und wie gesagt, es soll ja auch Spaß machen und wir beiden haben hauptsächlich Spaß darüber, Spiele zu reden, nicht unbedingt uns an irgendwelchen, keine Ahnung, vorher gemachten Listen dran lang zu hangeln, sondern wir quatschen halt einfach und von daher denke ich, ist das auch dann halbwegs okay, wenn wir dann in die Zeit, die wir jetzt ein bisschen mehr haben, nutzen, um ein bisschen Quatsch zu erzählen mehr. Ich wollte auch gerade sagen, ich meine, ich bin ziemlich sicher, unsere Hörer interessieren sich ganz besonders immer brennend dafür, was wir zwar immer spielen und was wir davon halten. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch immer voll, überhaupt gar nicht offensichtlich. Zum Beispiel, dass ich jetzt gerade Dark Souls 3 spiele. Riesenüberraschung. Dass ich Dark Souls 3 schon durch habe. Ja. Ist auch keine Riesenüberraschung wahrscheinlich. Richtig. Es gab schon Gerüchte, dass Dark Souls 3 der Grund war, warum es keine Folge gab. Das stimmt tatsächlich nicht, ausnahmsweise. Ich bin ein bisschen später gewesen als Joe, wobei ich auch gar nicht so viel später war, glaube ich, ne? Ich war einfach super schnell. Also, gesagt, du hast sie einfach gekauft, zack, bumm, durchgeballert und ich habe, glaube ich, einfach 1-2 Wochen gebraucht, bis ich dazu gekommen bin und dann warst du schon fertig. Und ja, beziehungsweise ich war wirklich so von Arbeit nach Hause gegessen, Konsole angeschmissen, gespielt, geschlafen, zur Arbeit gegangen und so weiter. Und dann wieder nach Hause Dark Souls. Ja, allerdings. Ja gut, bevor wir ganz abkommen von allem, Wir werden, wie gesagt, die ganze Geschichte mit hin und her und News und so ein Kram rausschmeißen. Wir werden uns nur mit dem Hauptthema beschäftigen. Da sind wir relativ offen, was Vorschläge angeht. Dadurch, dass wir aber nur noch einmal im Monat das Ganze machen, heißt es natürlich auch, dass wir da schon ein Stück weit im Voraus planen werden. Gerade jetzt, die nächsten Monate, sind dadurch auch schon ziemlich voll. Einmal im Monat bedeutet tatsächlich, dass wir ja sowas wie dann E3 und Gamescom dann einfach mal eine komplette Folge einnehmen von nur 12 Folgen im Jahr. TGS gegebenenfalls auch. Das schränkt uns natürlich schon ein bisschen ein. Deswegen hoffen wir mal, dass wir das mit dem Format so hinkriegen. Aber klar ist natürlich auch, wir müssen uns natürlich nicht immer in den Einmonatsrhythmus halten, wenn wir das Gefühl haben, wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit und es gibt gerade sowas so Aktuelles wie zum Beispiel ein E3 und wir sagen, okay, wir hauen jetzt einfach noch eine Folge dazwischen. Das ist quasi eine Als E3-Sonderfolge Ausnahme, gibt. das kriegen wir immer irgendwie hin. Also das machen wir dann individuell. Ja, absolut. Da müssen wir einfach mal schauen. Es ist nur so lustig, wenn ich so überlege. Wir haben seit 4 Monaten keinen Podcast aufgenommen und das klingt nicht so viel, aber wenn ich jetzt sage, in der Zwischenzeit wurde der Release-Termin von Final Fantasy 15 angekündigt, habe ich das Gefühl, es sind 10 Jahre vergangen. Naja, gut, okay, das ist ja was sehr spezifisch. Das hätte ja schon von einer damaligen Rhythmus, hätte das ja schon innerhalb von 2 Wochen quasi völlig Das wahnsinnig sein stimmt, aber ich können. habe letztens gedacht, was in der Zwischenzeit passiert. Oh, Final Fantasy 15 Release-Termin nach 10 Jahren. Ja, stimmt allerdings. Ja, ich meine, dann machen wir das alles gerade mal. Wir haben keine News und so ein Kram. Wir haben schon so grob angeschnitten, wie es uns geht. Das können wir vielleicht auch nochmal ganz leicht ein bisschen erweitern, aber so grundlegend dann einfach auch mal drüber quatschen, was wir gerade spielen. Ich meine, ne, ja, so ist es jetzt. Du hast einen Job gefunden. Wie gesagt, wir hatten immer so den Plan, naja, es ist jetzt ja alles ganz entspannt. Joe hat ja gerade Zeit. Das heißt, es ist ja nur Merlin, der keine Zeit hat durch Arbeit. Joe ist ja noch nirgendwo fest drin. Das heißt also, dann können wir ja ohne Probleme aufnehmen. Und da ging es doch alles relativ zügig. Und dann, naja, jetzt sind wir hier. Insgesamt aber, glaube ich, geht es uns beiden auch ziemlich gut eigentlich damit. Ja. Auch viel um die Ohren zu haben, macht auch trotzdem Spaß, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht so. Und ja, das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Von daher Und bin ich jetzt ziemlich zufrieden. ich habe auch komischerweise gar nicht das Gefühl, dass ich sehr viel weniger spiele als früher, weil das habe ich schon ein paar Kumpels von mir erzählt. Im Studium war es halt immer so, selbst wenn man wusste, man hat jetzt gerade wirklich nicht so viel zu tun, aber trotzdem immer das Gefühl zu Hause, man hat was zu tun oder man könnte etwas machen. Nicht, dass das in der Arbeit auch mal passieren kann, aber so das, was ich bisher die letzten 2 Monate hatte, war eigentlich eher, wenn Feierabend ist, habe ich auch tatsächlich Feierabend. Und wenn ich nicht gerade irgendwelche sozialen Verpflichtungen habe, dann habe ich kein Problem damit, mich nach dem Essen sofort vor die Konsole zu setzen und einfach 4 Stunden zu zocken, bis ich schlafen gehe, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und deswegen konnte ich auch sowas wie Dark Souls eben auch relativ schnell durchspielen. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, ich habe die letzten 2 Monate relativ viel gespielt, tatsächlich. Es ist ja auch so, also ich meine, letztendlich, das ist ja das, was ich schon am Podcast habe ich es wahrscheinlich noch nie gesagt, aber das habe ich früher immer gesagt, wenn es immer darum ging, dass Leute gesagt haben, ach, ihr Studenten habt zu viel Freizeit. Da habe ich immer gesagt, naja, ihr müsst berechnen, klar bin ich wahrscheinlich nur 50% der Zeit, die ihr auf Arbeit seid an der Uni, aber ich komme halt auch nach Hause und arbeite dann noch für die Uni und zwar im Idealfall quasi den ganzen Tag und ich habe nie richtig frei oder Feierabend oder Freizeit oder so ein Kram. Das ist auch immer das Ding so, am Wochenende kann es halt gut mal sein, dass ich auch das ganze Wochenende da rein investiere. Und das ist halt schon was anderes, als nach Hause zu kommen und zu sagen, genau wie es jetzt ist, so Feierabend ist Feierabend, bam, jetzt mache ich, was ich will, sondern eher so, okay, ich müsste eigentlich noch das machen, ich müsste eigentlich noch das machen, das steht noch an. Studium ist dann halt einfach eine andere Art und Weise, sich quasi die Zeit einzuteilen. Und das bedeutet, dass du eigentlich immer irgendwie was zu tun hättest, theoretisch, ja, wenn du willst. Und das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, das stimmt schon. Tatsächlich glaube ich, dass dann sowas wie, keine Ahnung, wenn man ein Kind hat, das glaube ich schränkt mehr ein als alles Ja, andere. das schränkt Also, zwangsläufig ein, dann, weil wenn du zu Hause bist, musst du mich damit beschäftigen. Das stimmt. Aber ja, deswegen, ja, wenn du es gerade angesprochen hast, was spiele ich momentan? Ich habe Dark Souls 3 letztens durchgespielt. Das habe ich ja schon gesagt. Ich habe letztens, oder was heißt letztens? Erst vor ein paar Tagen habe ich Uncharted 4 fertig gespielt. Ja, das ganz groß erwartete PS4-exklusive Spiel und man muss eigentlich auch wieder sagen, ja, Hut ab, Naughty Dog. Das, was sie auf jeden Fall erreichen wollten, cineastisches Erlebnis, technisch super gepolishedes Spiel, bessere Charakterisierung in der Uncharted-Reihe, dass man dem Ganzen eine etwas erwachsenere Story gibt, noch näher auf die näher Charaktere eingeht, vor allem weil das der letzte Teil sein soll, noch mal näher auf Nathan Drake als Mensch, als Person eingeht. Man merkt total an diesem Spiel, dass The Last of Us in der Zwischenzeit passiert ist, dass es super viel versucht hat, auch davon zu kopieren, ohne dabei ganz den Un so das besondere Uncharted-Feeling rauszunehmen. Aber man merkt einfach, es ist nicht mehr ganz so viel Action-Bombast Set-Pieces, wie man das vielleicht noch in 2 und 3 gewohnt ist. Da gab es auf jeden Fall sehr viel mehr davon, sondern man konzentriert sich auch eher vielleicht auch mehr auf diese ruhigen Momente. Das hat manchen nicht so gut gefallen wie manch anderen, aber ich glaube, dass das für einen Abschluss der Serie, wo man dann auch nochmal vielleicht reflektieren möchte, okay, aus welchem Grund möchte dieser Charakter vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr machen oder aus welchem Grund endet das jetzt so, wie es geendet ist. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Hat das Ganze für mich schon Sinn gemacht und es ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Lieblings-Uncharted-Teil, ist auch wahrscheinlich nicht, es ist wahrscheinlich auch nicht, keine Ahnung, der 95er-Titel, den jetzt vielleicht manche ja, schon als bestes Spiel aller Zeiten betitelt haben. Aber auf jeden Fall wieder Hut ab Naughty Dog, extrem gut gemachtes Spiel, technisch brillant und auch dieses cineastische Feeling, keine einzigen Ladezeiten, außer die Ladezeiten, wenn du in das Spiel reinlädst. Das ist Also schon ziemlich beeindruckend, Übergang ja. zwischen Cutscenes und Gameplay ist komplett fließend. Also schon extrem gut gemacht. Ja. Und ansonsten bin ich momentan dabei, Trails in the Sky Second Chapter fertig zu spielen. Das habe ich jetzt schon ein bisschen länger auf der Vita rumliegen. Dadurch, dass es portable ist, spiele ich das immer wieder mal. Aber jetzt bin ich so nach 60 Stunden jetzt endlich im letzten Chapter und ich bin gespannt, wie es zu Ende geht. Ich meine, letztendlich, wenn man First Chapter dazu zählt, bin ich mittlerweile bei 110 Stunden. Und die epische Story scheint so, als könnte die richtig, richtig cooles Finale haben. Ich bin super gespannt drauf. Und ja, dann als nächstes steht dann wahrscheinlich bei mir This War of Mine endlich an. Stimmt, ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich spiele noch derzeit an Dark Souls 3. Ich bin aber auch tatsächlich irgendwie so komplett mit dem Mindset eines klassischen Completionist-Rollenspielers reingegangen und lasse mir tatsächlich auch krass viel Zeit. Mehr als ich wahrscheinlich bräuchte, aber es ist immer dieses so, keine Ahnung, ich renne dann durch drei Levelabschnitte durch und denke dann irgendwie so, okay, jetzt nochmal backtracken. Irgendwo habe ich bestimmt was verpasst. Und dann gehe ich zurück und durchsuche jedes beschissene Haus nochmal in so einem Kram und ich verliere tatsächlich krass viel Zeit dadurch. Und er verpasst tatsächlich sogar relativ viel. Nee, aber es ist relativ viel. Ich glaube, bislang habe ich ein großes Gebiet tatsächlich verpasst komplett, weil Ja, nee, es also einen ich erinnere mich Übergang noch, gibt, also, wie, du hast schon Katana? Da war ich auf jeden Fall schon. ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Dafür habe ich aber, ich meine, keine Ahnung, ich habe auch so ein paar Sachen gefunden quasi, glaube ich, die wenigsten Leute so am Rande gefunden haben. Aber ja, stimmt, ich habe mich im Firelink-Schrein ganz am Anfang nicht ganz krass viel umgeguckt, weil ich halt so, ist halt Firelink so, ne? Also ich meine, guckt man sich halt ein bisschen um, kennt man alles und dann geht's weiter. Und ich habe tatsächlich den einen Eingang in das andere Level da verpasst, das ist wahr. In die Cathedral of the Deep, für die Leute, die das quasi gerade gespielt haben, noch spielen derzeit, so wie ich. Das war tatsächlich so ein Ding, das habe ich einfach komplett irgendwie. Das heißt, ich habe es nicht mehr übersehen. Ich habe es gesehen, war so, okay, da gehe ich nachher hin. Bin weitergelaufen, oh, hier gibt's noch ein Ding. Da gehe ich nachher hin. Und dann hatte ich irgendwann fünf Sachen, die, da gehe ich nachher hin und irgendwas geht dann halt verloren. Aber ja, tatsächlich bin ich ziemlich viel daran noch unterwegs und ansonsten so die üblichen Verdächtigen. Also ich meine, mittlerweile kennt man das ja. Ich spiele gerade Smite, eine neue Season läuft derzeit und es macht mega viel Fun immer noch tatsächlich. Und ich spiele so off and on wieder so ein paar MMOs nebenher noch. Und von daher, ja, keine Ahnung. Also, das ist so ein bisschen der klassische Scheiß, den ich immer nebenher spiele. Genau, wir Und spielen Hex. Das haben stimmt, wir spielen zusammen Hex, ja, richtig. Das spielen wir derzeit relativ viel irgendwie. Das macht auch mega viel Fun. Ich habe mich ja jahrelang darüber aufgeregt, dass es kein gutes Magic-Digital von den Magic-Machern gibt. Jetzt hat sich halt jemand hingesetzt und gesagt: So, ja, wir finden das auch scheiße, lass mal was machen. Und haben daraus ein Spiel gebaut, das tatsächlich digital ziemlich gut funktioniert. So wie es sein soll. Das spielen wir nebenher, ja, das stimmt. Auch ein guter Kumpel von uns spielt da mit so. Also da sind wir dabei. Aber ich meine, so TCGs sind einfach immer, ich weiß auch nicht, ich mag sowas einfach. Ich habe da einfach Spaß dran. Und ich finde es einfach schön, dass es tatsächlich eine sehr gute digitale Variante davon gibt jetzt und so als Alternative eben zu Hearthstone und das mir zu flach ist und zu Magic, das halt einfach Magic ist und nicht gut funktioniert. Und was vielleicht auch interessant ist, habe ich ja fast vergessen, weil wir ja die letzte Folge nie veröffentlichen werden, also die eigentlich letzte Folge. Ich habe mittlerweile einen neuen PC. Oh, stimmt, wir haben den nicht. Ja, Joe hat einen. Hat die PC Master Race. Ist der PC Master Race beigetreten. Ja, Joe hat einen kräftigen Spiele-PC. Was auch Sinn macht tatsächlich für alles insgesamt so, für Job und du bist jetzt auch vor allem nicht mehr so viel irgendwie an der Uni unterwegs. Das heißt, Laptops brauchst du auch nicht mehr so wirklich und dann einfach das Geld, was man in den Laptop investieren würde, einfach in einen neuen Spielerechner investieren. Macht auch definitiv Sinn. Aber ja, stimmt, du bist in die wunderbare Welt des PC-Spiels Ich bin jetzt gekommen. quasi komplett Multiplattform. Auch Stimmt. ich natürlich immer noch mehr auf der Konsole zocke, aber zumindest habe ich jetzt die Möglichkeit, bestimmte auch ältere Spiele zu spielen, ohne dass mein Laptop kommt, nach 10 Sekunden sagt, nö. Richtig, StarCraft 2 steht bei dir noch an. Zum Beispiel. Ja, das steht natürlich bei mir Genau, auch noch also an, ich aber. ist auf jeden Fall kein so starker PC wie Merlin seine. Also das, ich glaube, ganz zum PC-Gamer werde ich dann nie werden. Aber er ist auf jeden Fall gut genug, um Ja, ich meine, mit alle allem aktuellen Spiele auf möglichen. Full HD quasi. Also, das ist ja schon ziemlich ordentlich. So weit Genau. hinter meinem ist er tatsächlich nicht, ne? Von daher, ja, völlig ausreichend. Ich meine, natürlich sind sowas wie 4K-Scheiße oder so ein Kram, aber das mache ich ja auch nicht. Das braucht auch keine Sau. Wollen wir nicht übertreiben. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir irgendwie vielleicht mal so vorsichtig los mit einem Hauptthema. Vielleicht kann man sich das schon denken und es scheint auch irgendwie relativ offensichtlich zu sein. Wir haben uns daran orientiert, was derzeit Spannendes passiert und das ist hauptsächlich, natürlich gibt es auch andere Dinge, aber das wirklich Spannendste derzeit, was gerade passiert ist, Microsoft und Sony reden darüber, dass es wahrscheinlich keine volle Konsolengeneration diese Generation geben wird, sondern ja, aufgebohrte Varianten der PS4 und der Xbox One. Das haben wir damals dann, als es dann die ersten richtig großen Gerüchte zu Microsoft gab, dann aufgeschnappt quasi und genommen und daraus ein Hauptthema gemacht und eben über eine mögliche Zukunftsversion der Konsolengenerationen geredet, mit eben wesentlich schnelleren Zyklen, wesentlich kürzeren Varianten und vor allem eben der Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen die Xbox One und bauen die quasi noch ein bisschen aus. Also es gibt eine Xbox One 1.5 und Xbox One 1.7 und so ein Scheiß ungefähr und verlängern die Konsolengenerationen nicht unbedingt, sondern lassen sie gleich lange laufen, aber bringen währenddessen schon neue Hardware raus. Ja, wie man jetzt wahrscheinlich sich schon denken kann, als wir da vor 3 Monaten, 2 Monaten drüber geredet haben, mittlerweile ist ziemlich viel passiert. Von daher war es, glaube ich, relativ sinnvoll, das nach hinten zu verschieben. Und trotzdem werden wir das beibehalten, was wir damals so geplant hatten. Wir haben damals über Microsoft als allererstes geredet. Da gab es damals auch die meisten Infos über Microsoft. Das werden wir dieses Mal auch tun. Das heißt, diese Folge werden wir eben über Microsoft reden, über mögliche Zukunft der Konsolengeneration, über Cross-Plattform, über Windows als Unified-Plattform, die eben über alles funktioniert. Dadurch auch kein Exklusivtitel mehr. All diese Dinge, das werden wir alles besprechen. Also die Microsoft-Perspektive darauf. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann Sony widmen und das Gleiche quasi nochmal machen. Wir wissen ja mittlerweile auch, PS4 Neo, quasi ja eine aufgebaute Version der PS4 eben für vor allem auch VR. Das heißt also, auch da haben wir relativ viele Informationen, auch über die werden wir dann reden und dann eben in der nächsten Folge. Dann wird die E3 da zwischendrin sein. Kann auch sein, dass wir dann die E3-Folge schon vor der nächsten Sony-Folge machen oder danach. Das müssen wir mal schauen, wie das alles zusammenpasst. Und dann werden wir vielleicht auch, ich meine, wir wissen ja schon, dass wir über den Nintendo Neo nicht Nee, allzu NX. NX, Nee, jetzt bin ich gerade schon ein Nintendo bisschen. Neo. Nintendo Neo Das ist klingt aber ja wie auch. Nintendo PlayStation 4. Ja, naja. Neo ist noch nicht ganz so gecoint für PlayStation, aber ja. Den Nintendo NX, vielleicht haben wir schon ein paar mehr Informationen dazu. Es gibt jetzt ja schon wieder neue Gerüchte zum MX, zu die nächste Portable-Generation quasi, die wahrscheinlich den Codenamen MX trägt und so. Also da werden wir dann hoffentlich vielleicht irgendwie auch drüber reden. Das ist ja dann wahrscheinlich nochmal 2 Monate hin. Ja, für die, die es, finde ich, verpasst haben, der Ja. NX wird nicht auf der 3 vorgestellt. Ja, richtig, genau. Also das bin ich jetzt einfach nur ausgegangen, dass alle das wissen. Aber ja, letztendlich wird Nintendo genau gar nichts machen auf der 3, außer über Zelda reden. Da sind ja auch ein paar Leute ein bisschen unzufrieden mit. Vielleicht auch Aber zu anscheinend Recht. dafür wirklich sehr fiese. Die Journalisten haben gesagt bekommen, sie sollen sich mindestens 90 Minuten für die Zelda-Demo Das Zeit ist doch nehmen. schon mal gut. Ich meine, wird ja auch Zeit. So ist es jetzt ja auch nicht. Aber ja, genau. Also wir werden vielleicht dann irgendwann auch nochmal über Nintendo reden, je nachdem, was dann da jeweils rauskommt. Und dann bewegen wir uns ja auch schon wieder auf die Gamescom zu. Also das wird sich, glaube ich, alles relativ natürlich ergeben. Aber ja, die nächsten 3 Folgen quasi sind auf jeden Fall Microsoft, Sony und dann eben zwischendrin die E3. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los mit Microsoft und dem, worüber wir so quasi sprechen wollen. Grundlegend würde ich sagen, starten wir einfach mal so ganz am Anfang. Wo steht Microsoft jetzt gerade? Wie sieht es derzeit für Microsoft aus? Was ist die Ausgangssituation, die wir haben? Ja, ich denke, es ist kein großes Geheimnis, wenn wir sagen, die Xbox One läuft im Westen gut, also sie läuft besser als die Xbox 360, was bedeutet, dass sie eigentlich sogar sehr gut läuft. Mit dem Unterschied zur letzten Generation, dass die PS4 noch besser läuft als sie. Ja, und zwar wesentlich viel Und besser. genau, wesentlich viel besser. Die PS4 befindet sich momentan in Sphären, die wir zuletzt bei Konsolen wie der Wii oder der PS2 gesehen haben. Und das sieht momentan nicht so aus, als würde sie in irgendeiner Weise Geschwindigkeit verlieren. Sony hat jetzt erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie mittlerweile bei über 40 Millionen verkauften Konsolen weltweit sind. Das ist ziemlich gut, ja. Was ziemlich gut ist und ich glaube auch die besten Erwartungen von Sony eigentlich übertroffen hat. Das heißt, ja, die Xbox One hat natürlich in zwei, sage ich mal, den drei großen Kernregionen Probleme. Ich meine, über Japan brauche ich hier keine großen Worte mehr zu verlieren, da ist die Xbox One einfach tot. Was anderes kann man da nicht sagen. Bei ungefähr im Schnitt 100 verkauften Konsolen die Woche. Und in Europa, glaube ich, war die Ausgangsposition eh schon nicht ganz so gut, dadurch, dass Europa eigentlich immer relativ stark PlayStation gefärbt ist, aber dadurch, dass auch noch viele europäische Länder die Xbox One erst sehr viel später gekriegt haben, ist auch der Zug in Europa, glaube ich, relativ abgefahren, wenn es zumindest darum geht, auch mehr Marktanteile zu gewinnen. Also momentan sind sie in Europa auf jeden Fall auf einem ja, verlorenen Ast, aber Amerika ist immer noch super kompetitiv. Klar, die PS4 läuft da besser, aber der Vorsprung ist dort sehr gering. Ja. Ich habe jetzt nicht die neuesten Zahlen im Kopf, aber ich glaube, mehr als 60 zu 40 ist es nicht. Vielleicht sogar noch weniger. Ich glaube, vielleicht sogar nur 55 zu 45 oder sowas. Also da ist der Markt relativ, läuft der Markt relativ gut für Microsoft. Aber klar ist auch, wenn man Microsoft kennt, das konnte nicht das Ziel von ihnen sein. Also selbst wenn sie mehr Konsolen verkaufen, ich glaube, sie wollten, hatten schon das Ziel, auf jeden Fall Marktführer zu sein. Und das wird ihnen auf jeden Fall auf globaler Ebene schon mal gar nicht gelingen, aber auch in Amerika sieht es momentan nicht ganz so gut aus. Aber trotzdem, man muss immer wieder sagen, die Xbox One selbst als Konsole, unabhängig davon von der Konkurrenz betrachtet, läuft immer noch gut. Also ich glaube nicht, dass Microsoft sich da Sorgen machen muss, dass die Xbox-Sparte da jetzt demnächst irgendwie mega Probleme machen könnte. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich meine, es ist immer noch die Frage natürlich, ja, sie läuft besser als die Xbox 360. Dann ist natürlich die nächste Frage andererseits, wie teuer ist sie in der Produktion? Also wie viel verdienen sie pro Stück? Und vor allem auch, wie viel hat die Entwicklung gekostet? Was ja wahrscheinlich verhältnismäßig auch wesentlich mehr gewesen ist. Aber ja, ich denke auch, also ich meine, so schlecht läuft sie dann doch noch nicht, dass man sagen müsste, okay, wir müssen uns vielleicht wirklich Sorgen um die Konsolengeneration oder um die Konsolensparte von Microsoft allgemein machen. Das glaube ich auch nicht, nee. Aber sie hat schon ganz, ganz, ganz klar, ich meine, da reden wir seit Jahren drüber, ganz, ganz klar verloren gegen Sony und das hat sich auch nicht Aber sie haben geändert. aufgehört, also letztendlich die ganze, der Wechsel von Don Matrick zu Phil Spencer und der Strategiewandel auch, scheint zumindest ein bisschen Goodwill von den Spielern zurückgewonnen zu haben. Also sie arbeiten dran, sie knabbern immer noch an dem, ja, an dem Gepäck, das sie von der ursprünglichen Xbox One-Idee mitgenommen haben. Daran haben sie immer noch zu knabbern. Und aber sie sind zumindest auf dem Weg irgendwo hin, wo man das Gefühl hat, okay, sie versuchen zumindest dieses Baggage endlich abzuwerfen. Ich meine, sie haben halt immerhin erkannt, das war eine sehr, sehr dumme Idee und wir müssen zusehen, dass wir das irgendwie wieder rückgängig machen und wieder ungeschehen machen und wieder bei den Leuten ein bisschen mehr irgendwie. Dieses ganze PlayStation for the Players hat gut funktioniert, das, was wir vorhatten, hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Das sollten wir vielleicht ändern. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Aber ja, also Microsoft ist da in der Hinsicht und ich meine, ursprünglich, als wir die erste Folge aufgenommen hatten, hatten wir quasi auch so ein bisschen unsere Argumentation darauf begründet, dass wir gesagt haben, vielleicht ist Microsoft ein Stück weit auch im Zugzwang. Die Xbox One läuft nicht gut genug. Ist es vielleicht so, dass sie tatsächlich auch deswegen über eine vielleicht schon frühere neue Konsole nachdenken, die eben eine aufgebaute Xbox One ist? Mittlerweile, denke ich, sind wir da ein bisschen weg von der Argumentation. Vor allem, wenn man jetzt eben sich auch anguckt, was so die Pläne von Sony gerüchteweise zumindest sind. Und das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Letztendlich sind wir quasi 99% sicher, dass das so passieren wird, dass es eine neue Zwischenkonsolengeneration geben wird. Das ist also schnelleres Abwechseln quasi der jeweiligen Konsolen gibt. Das ist auf jeden Fall eine Xbox One Scorpio, wie sie zumindest gerüchteweise eben genicknamed es geben wird. Das ist relativ sicher, aber trotzdem auch ist es nach wie vor ist es trotzdem Gerüchte, die wir hier besprechen. Trotzdem, ja, wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass das so passiert, dann hätte man quasi denken können, das basiert vielleicht ein bisschen darauf, dass Microsoft nicht so wahnsinnig gut dasteht. Ich denke nicht mehr unbedingt, dass das jetzt der Fall ist mehr. Wir sind, glaube ich, ein bisschen woanders. Aber steigen wir erstmal einfach ein für die Leute, die es komplett verpennt haben einfach. Vor ein paar Monaten sind eben Gerüchte aufgetaucht, dass es theoretisch eine kürzere Konsolengeneration geben kann, dass es theoretisch sein könnte, dass Microsoft und Sony auch anfangen werden, eben basierend auf der Architektur, die sie jetzt schon für ihre derzeitige Konsole haben, einfach bei der Hälfte der normalen Konsolenlaufzeit von so knapp 8 Jahren haben wir ja in den letzten Jahren pro Generation so gehabt, dass man eben sagt, so ab 4 Jahren ungefähr fangen wir an, schon neue Hardware rauszubringen. Und das ist dann nicht sowas wie zum Beispiel eine PS3 Slim oder so ein Kram. Auch das wird kommen, sondern tatsächlich, wir tauschen einfach Hardware-Komponenten aus. Wir sagen, wir bauen einen stärkeren CPU ein, eine stärkere GPU, wir bauen mehr RAM ein und machen quasi damit die Konsole zu einer einfach stärkeren Konsole und verkaufen sie dann wieder. Das hat natürlich erst mal relativ viel Diskussion ausgelöst. Ich glaube, die erste Reaktion der meisten Konsolenspieler war so, hell no, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, was denkt ihr euch? Die meisten Leute wollen eben dann eben das, was die Konsolen bieten und das ist eben Sicherheit, das ist Ruhe, dass sie sich nicht da groß mit beschäftigen müssen, ein Ding kaufen für $400, 400 € und dann einfach seine Ruhe zu haben. Das ist immer der große Vorteil der Konsole gewesen und das ist natürlich etwas, was damit ein Stück weit flöten geht, diese Zuverlässigkeit. Und andere Leute wiederum waren so, hey, super gut, es wird Zeit, die Technik geht viel zu schnell voran. Als die PS4 rausgekommen ist, gab es High-End-PCs, die haben schon mehr geleistet. Und wir haben jetzt 4K. Wir haben jetzt demnächst Virtual Reality, was höhere Anforderungen hat, als die PlayStation theoretisch bieten kann zum Beispiel. Und dann gab es natürlich auch die ganze Geschichte mit PlayStation VR, also ehemals Morpheus, wo es eben dann darum ging, naja, theoretisch müsste Morpheus ja eigentlich ein bisschen weniger anspruchsvoll sein, damit sie überhaupt mit der PlayStation so funktionieren kann. Und naja, neueren Gerüchten zufolge ist es auch ein Stück weit so. Wahrscheinlich geht es bei der PlayStation, eben mit der PlayStation Neo, auch darum, dass man einfach eine Konsole schafft, die wesentlich bessere Voraussetzungen bietet für VR. Aber da sind wir jetzt ja gar nicht, wir sind ja bei Microsoft. Ich meine, klar, wir können natürlich nie das komplett unabhängig von Sony sehen. Das wollen wir auch gar nicht, ja. Wir werden ja auch nicht viel davor wegnehmen. Wir werden ja nicht über die, zum Beispiel über die Neo werden wir nicht viel groß reden, auch im Vergleich nicht. Aber ja, letztendlich geht es einfach um iteratives Konsolendesign. Konsole darauf ausbauen, dass sie nicht wirklich modular ist, aber dass sie irgendwie nach und nach erweitert werden kann. Und das ist etwas, glaube ich, was Microsoft an sich, ich meine, ganz ehrlich, meine erste Reaktion auf diese ganze Geschichte war, wieso haben sie dafür 10 Jahre gebraucht, um darauf zu kommen? Meinst du es Microsoft oder generell die Konsole? Eigentlich eher Microsoft. Ich meine generell Konsolen. Klar, Microsoft kommt vom PC. Richtig. Also ich meine, deswegen meine ich eher, also eigentlich eher Microsoft. Klar, allgemein auch Konsolen, aber dass zum Beispiel Sony nicht drüber nachdenkt, die mit ihrer PlayStation einfach von wo ganz anders herkommen und dass Nintendo das schon gar nicht macht, macht alles komplett Sinn. Aber warum Microsoft nicht? Warum hat sich Microsoft so lange dagegen gewehrt, die Xbox und den PC sinnvoll zu verbinden? Warum hat sich Microsoft so lange gegen Cross-Plattform gewehrt? Warum hat sich Microsoft so lange dagegen gewehrt, Exklusivtitel, die für die Konsole waren, auch für den PC rauszubringen? Das sind alles so Fragen, die stellen wir uns seit Jahren. Da haben wir auch schon im Podcast oft genug drüber geredet. Und als dann endlich die Ankündigung kam, hey, wir wollen vor allem nicht nur näher an den PC, auch was die Möglichkeit eben von stärkerer Hardware angeht, sondern wir wollen auch einfach näher an den PC, weil wir Cross-Plattform zum Beispiel, das war auch etwas, was damals dann gleich schon damit einherging, zu sagen, wir wollen eigentlich, dass alles irgendwie Cross-Plattform funktioniert und dann auch zu sagen, es gibt eben keine Exklusivtitel mehr. Wir werden versuchen, oder was heißt, wir werden versuchen, wir sagen jetzt, alles, was für die nächste Konsole rauskommt, kommt auch für den PC gleichzeitig. Das heißt, es hat im ersten Moment sofort alles Klick gemacht und Sinn gemacht. Und die erste Assoziation war, wie gesagt, okay, Microsoft steckt mit der Xbox One in der Scheiße. Jetzt endlich unter Druck kommen sie auf die Idee, die sie schon vor Jahren hätten haben sollen. Vielleicht um so ein bisschen, wollen wir noch ein bisschen auf die Hardware eingehen? So, was wäre jetzt quasi so die nächste Konsole? Oder willst du noch auf erstmal? Vielleicht erstmal noch kurz generell auf die ganze Strategie von denen. Also letztendlich, worauf wir letztens unsere Hauptfolge eigentlich aufmachen wollen, ist eben, dass es ein Press-Event gab mit Microsoft, der Phil Spencer eben erwähnt hat, okay, sie haben das Gefühl, das hat ehrlich gesagt die ganze Geschichte ins Rollen gebracht. Er hat da noch nichts confirmed, sondern sie haben gesagt, wir haben das Gefühl, wir brauchen kürzere Zyklen, weil Hardware sich momentan schneller entwickelt und das alte Konsolenmodell einfach heutzutage nicht mehr funktioniert. Das hat dann zumindest schon mal den Schein ins Rollen gebracht, okay, Microsoft könnte an der Xbox 1.5 arbeiten und zu dem Zeitpunkt war noch nichts darüber über eine PS Neo bekannt zum Beispiel. Also das war damals tatsächlich noch so, okay, Microsoft macht sozusagen den ersten Schritt und sagt, okay, wir wollen das. Und gleichzeitig war damals die ganze Geschichte mit, okay, Microsoft hatte gerade erst angekündigt, Quantum Break kommt auch für Windows, aber nur im neuen Windows 10 Store, also über dieses Universal Windows, was weiß ich was, wie heißt das, UWP? Ja, UWP, Unified Windows Platform. Genau, und dass sie eben vorhaben, das als Spieleplattform zusammen natürlich mit dem Betriebssystem Windows 10 zu pushen. Und wir wissen ja alle, Microsoft ist sehr aggressiv damit, ihr neues Betriebssystem zu pushen. Ja. Soweit, dass es manche Leute, die noch auf 7 sind und theoretisch upgraden können, schon nervt, dass diese scheiß Upgrade-Fenster die ganze Zeit irgendwie ihrem Gesicht rumtanzen, sagt, upgrade doch bitte auf Windows 10. Und das soll jetzt ich bin einer von denen. Ja, das soll jetzt kein Windows 10-Hate sein, weil ich bin mittlerweile auf Windows 10, weil ich ja dadurch, dass ich einen neuen PC habe, gesagt habe, okay, lieber kurz und schmerzlos, als dann jetzt nochmal Windows 7 schön einzurichten und dann muss ich eh wechseln irgendwann. Ich meine, bei mir, ganz minimaler Tangent einfach nur, bei mir ist es tatsächlich ja auch so, was mich daran stört, ist nicht Windows 10, ich würde nie Windows 10 haten, was mich daran stört ist, dass Microsoft in typischer Microsoft-Manier etwas Gutes kaputt macht. Sie machen ein gutes Betriebssystem kaputt damit, dass sie es so scheinen lassen, als wäre es ein schlechtes. Als ob sie dich dazu zwingen müssen, dass du upgradest. Dass du jetzt doch bitte gefälligst mal, weil es doch ein Geschenk ist jetzt und da hat man die ganze Zeit das Gefühl, das kann ja nur scheiße sein, wenn sie es mir so sehr andrehen müssen. Und das macht für mich so ein bisschen der Ruf des Betriebssystems schlechter durch diese Aktion, als es eigentlich sein müsste, weil Windows 10 eigentlich ein super Betriebssystem ist. Ich werde auch umsteigen, aber es nervt mich aus Prinzip, dass sie damit so dumm umgehen. Nur so als kleiner Rant am Rande. Ja. Und ich weiß auch, das war dann ein großer Debattenpunkt, als es dann darum ging, dass viele das Gefühl hatten, okay, wenn man sich die Geschichte von Microsoft anschaut, wann hat Microsoft oder die Xbox-Sparte generell oder die Spielesparte generell jemals PC-Game richtig gepusht? Weil das ist so eine Sache, mit der PC-Gamer nie so wirklich klarkommen sind, dass Microsoft eigentlich den PC, was Spiele angeht, immer super vernachlässigt. Obwohl das, ja, so eines der großen Punkte für Windows eigentlich immer ist, Spiele. Ja. Und das eigentlich immer, wenn Microsoft sich sozusagen gesagt, okay, wir machen jetzt was für die PC-Spiele, hatte das immer mit einem neuen Betriebssystem zu tun. Also sei es DirectX ist exklusiv für, keine Ahnung, damals Vista oder 7, was weiß ich was. Dass man irgendwann gesagt, okay, wir beschäftigen uns nur dann mit Spielen, wenn uns das vor allem Vorteil für Windows gibt. Aber sonst ist es uns eigentlich egal. Und das hat viele dann natürlich dann das Gefühl, okay, es ist zwar cool, wenn jetzt die ganzen Xbox-Spiele auch für den PC erscheinen, aber dadurch, wenn sie exklusiv für den UWP-Store sind und dadurch vielleicht nicht auf Steam erscheinen, wie zum Beispiel bei Quantum Break der Fall ist, hat viele das Gefühl, okay, UWP ist wieder so eine Plattform, die so ein bisschen closed ist, war nicht ganz sicher, wie wird das mit Mods zum Beispiel sein, während das normalerweise ja alles schön Open-Plattform ist. Auf dem PC könnte das alles sehr viel restriktiver sein. Das heißt, es gab dann trotzdem immer noch sehr viele Leute, die immer noch skeptisch waren und ich glaube immer noch skeptisch sind, was UWP angeht. Aber das war so diese Strategie, die Microsoft zumindest im Kopf hatte, dass man eben nicht nur einfach sagt, wir verbinden die beiden und man hat dann Xbox und PC, sondern man sagt, okay, wir möchten einfach, dass sozusagen eine große Windows-Plattform über beide Plattformen hinweg funktioniert. Dass wir sozusagen versuchen, ein Windows-Ökosystem wirklich aufzubauen, wie das auch andere Hersteller vielleicht schon getan haben, vergleichbare. Ja. Und deswegen waren für viele, okay, deswegen macht es Sinn für sie zu sagen, okay, wir verbinden diese beiden Sachen mehr. Und deswegen macht es auch Sinn, Cross-Platform zum Beispiel zu machen. Wenn sie sagen, okay, wir möchten auf der Xbox One irgendwann dann auch ein, ich glaube, das Betriebssystem, was auf der Xbox One mittlerweile läuft, ist ja schon ähnlich zu Windows 10, aber wenn sie dann irgendwie sagen, okay, es ist tatsächlich Windows 10, was da einfach auf der Xbox One läuft, dann wäre es natürlich noch so viel, sehr viel einfacher einfach für beide Plattformen sozusagen zu entwickeln und Spiele zu veröffentlichen. Und das war eigentlich so dieser ganze Aufhänger, wo den wir eigentlich hatten, als wir das letzte Mal das Hauptthema aufgenommen haben. Und jetzt haben wir halt noch neue Informationen, weil damals war zum Beispiel Cross-Plattform noch gar nicht erwähnt. Ich erinnere mich noch, als wir die Folge aufgenommen haben, habe ich gesagt, ja, aber eigentlich müssten die auch dahingehend was tun. Tatsächlich eine Woche, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, gab es dann diese große Cross-Plattform-Offensive. Ja, du hast recht, ich erinnere mich gerade. Ich dachte eigentlich, das wäre damals sogar schon so weit gewesen. Nee, also ich kann mich noch erinnern. Vorher habe ich halt gesagt, eigentlich macht das keinen Sinn, dass sie immer noch keinen Cross-Plattform dann trotzdem haben. Ja, du hast recht. Ich meine, was man natürlich auch nochmal nebenher dazu sagen muss, auch damals, als die ganze Sache mit dem UWP dann bekannt wurde, gab es auch ganz viele Leute, die das ganz stark kritisiert haben von Anfang an. Und das, was du eben gerade gesagt hast, dass es eben hauptsächlich um das Pushen der Plattform geht. Es gab ja, keine Ahnung, Tim Sweeney zum Beispiel, der Mitbegründer von Epic Games, hat sich sehr, sehr kritisch geäußert und hat ganz klar gesagt, dass man Microsoft in der Hinsicht bekämpfen müsste und dass es ganz, ganz schrecklich wäre, weil eben das UWP ein komplett geschlossenes System wäre. Leute müssen sich von Microsoft lizenzieren lassen, damit sie darauf veröffentlichen können. Microsoft hat dann quasi die Rechte und auch die Möglichkeiten, das Ganze zu verkaufen. Ist im Prinzip in Steam bloß einfach komplett geschlossen und eben von Microsoft gesteuert. Und da gab es auch noch einige andere Leute, die sich da ganz klar dazu geäußert haben, gesagt haben, das darf so nicht passieren, das wäre ganz, ganz schrecklich, das bedeutet ganz, ganz viel Verlust von Freiheit für uns. Es ist also durchaus auch von Anfang an auch schon auf Kritik gestoßen. Das, was du eben gesagt hast, das Gefühl so, sie pushen das für Windows 10, hatte man von Anfang an. Das hat gleich wieder so einen kleinen Fadenbeigeschmack gehabt, ja. Das stimmt definitiv. Sorry, ich wollte es nur so nebenher anmerken. Genau, aber um da vielleicht kurz zu sagen, also ihre neue Cross-Platform-Policy, also wir wissen ja, die alte Cross-Platform-Policy von Microsoft war, wir erlauben kein Cross-Platform. Ich muss sagen, die alte Policy war nein. Mit ein paar wenigen Ausnahmen, wie damals vor Jahrzehnten Final Fantasy 11, was vor allem dadurch begründet war, dass sie gesagt haben, wir wollen einfach einen Main-Titel Final Fantasy auf unserer Konsole haben, damals auf der 360. Ja. Aber ansonsten war eigentlich die Policy immer, okay, no Cross-Platform. Und dann haben sie zeitgleich mit der Ankündigung, dass Rocket League auf der Xbox One erscheint, gesagt, ja. Dadurch, dass nämlich Rocket League Cross-Plattform auf der PS4 und auf dem PC hat, hatte man ein bisschen Angst, dass die Spielerschaft auf der Xbox One sehr viel geringer sein könnte. Aber sie haben angekündigt, nein, Rocket League wird auch Cross-Plattform kriegen. Zumindest zwischen dem PC und der Xbox. Ja. Was aber, sie haben noch tatsächlich einen Schritt weiter gemacht und gesagt, wir sind auch offen gegenüber anderen Partnern. Natürlich haben sie keine Namen genannt, aber alle wissen, wer gemeint war. Es gibt ja niemanden anders mehr. Richtig, also sie haben gesagt, andere Plattform-Holder und andere Services sind willkommen, mit uns Gespräche zu führen, das ganze Cross-Platform zu machen. Das heißt, man hat quasi den Ball wieder zurück in Sonys Hände getan. Das ist natürlich eine super spannende Sache, ob das möglich ist, ob sich die beiden Firmen dazu irgendwie einigen könnten, dass man irgendwann über PSN, Xbox One und PC miteinander interagieren kann, was super cool wäre, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, das ist wirklich nochmal eine Hürde, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so einfach ist für einzelne Titel. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich spezifische Titel, bei denen sich das zum einen anbietet und wo der Vorteil für alle gemeinsam groß genug ist. Ich meine, es gibt ein paar Titel, bei denen würde ich es anbieten, weil PSN und Xbox Live sich zum Beispiel nicht direkt miteinander kommunizieren müssen. Das wäre zum Beispiel Final Fantasy 14. Weil letztendlich alles, was halt eigene Server hat. Ja. Genau. Alles andere, das müsste man wahrscheinlich dann immer plattformspezifisch machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie offen ist Sony zu dieser Idee ist. Also ich glaube, Yoshi, da hat sich schon mal so leicht zu äußert, dass man es auf jeden Fall vernommen hat. Aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass Sony das nicht sofort erwartet hat. Also ich glaube nicht, dass sie sofort irgendwie wussten, okay, das wird passieren, wir haben eine Antwort parat, sondern ich glaube, Sony muss da auch, glaube ich, wahrscheinlich erstmal seine Strategie evaluieren. Aber so wie es momentan erstmal aussieht, ist so, Xbox One wird auf jeden Fall Cross-Plattform erlauben, zumindest mit dem PC, was Sony ja mit dem PC schon länger erlaubt. Und ob das jetzt das Ganze jetzt noch zusammengeht, das ist, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ja, Microsoft hat sich zumindest mal in die Richtung bewegt und das ist, glaube ich, schon mal, ja. Ich war sehr überrascht davon. Ja, natürlich. Ich meine, vor allem war man, letztendlich war so eine Sache, es war ganz eine merkwürdige Art von Überraschung. Ich stimme zu, ich war auch überrascht, aber gleichzeitig nicht überrascht darüber, dass es überhaupt passiert, sondern dass sie es endlich einsehen. Es war keine Überraschung von, das macht überhaupt keinen Sinn, warum machen sie das? Ja, es war nicht so vor den Kopf gestoßen, so wow, sondern eher so, aha, jetzt passiert, warum hat es eigentlich so lange gedauert? Das ist gleich, was du vorhin gesagt hast. Wenn ihr so lange so stur wart, obwohl ihr sehr viel näher am PC seid als Sony, warum erst jetzt? Genau, warum kommt jetzt dieser komplett völlige Sinneswandel? Auch deswegen wieder dasselbe, ich meine, damals ist die ganze, um jetzt ein weiteres PR-Desaster quasi mal zu nehmen, nicht ein weiteres, aber ein PR-Desaster zu nehmen, sie kündigen die Xbox One an, alle finden es ultra scheiße, sie rudern zurück und schmeißen zum Beispiel Kinect raus. Das war eine offensichtliche Reaktion darauf. Das war so etwas, was man nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie es tun, aber es war so, okay, sie müssen es eigentlich tun. Der einzige Unterschied ist, dass wir das seit 10 Jahren und nicht seit 10 Monaten erwarten, dass das passiert. Und entsprechend ist es eben so eine Geschichte, wo man das Gefühl hat, so, es hat immer einen Fadenbeigeschmack, weil man denkt, sie wussten es schon vorher. Microsoft ist nicht wie Nintendo. Nintendo denke ich einfach immer jedes Mal wieder legit. Nintendo hat zum ersten Mal drüber nachgedacht. Die offensichtlichste Idee ist Nintendo einfach nicht gekommen bisher. Nintendo sitzt halt zu Hause bei sich in Kyoto. Keine Ahnung. Miyamoto sitzt an seinem Schreibtischstuhl und dreht sich im Kreis und irgendwann hat er zufällig mal eine Idee. Obwohl alle anderen Leute ihm das schon seit Jahren vorschlagen, denkt er halt das erste Mal selber dran und dann wird es halt so gemacht. Jetzt die Japaner sind halt ein bisschen anders. Jetzt muss ich gerade an dieses Game Trailers Video denken, wo Kyle Bosman einfach nur auf seinem Schreibtisch sitzt und irgendwie mit seinem Bleistift rumdreht, sich auf seinem Stuhl rumdreht und da steht nur so eine Caption, Meanwhile at Nintendo. Ja, genau. Und das ist halt so das Ding. Man hatte bei Nintendo immer das Gefühl, sie leben halt in ihrer eigenen kleinen Bubble. Wie viele große japanische Hersteller und Firmen. Ich meine, letztendlich haben wir schon oft genug auch über Square gesagt. Ja, Leute mögen eure Spiele im Westen. No shit. Und das ist halt so der Unterschied gewesen, dass man das Gefühl hatte, bei Microsoft war das immer sehr klar Berechnung. Was man Nintendo als so ein bisschen treu doof und durch die Gegend stolpern unterstellt hat, was es auch nicht unbedingt gewesen sein muss. Aber das ist halt so die Assoziation, die, glaube ich, die meisten damit haben. Hat man bei Microsoft nie das Gefühl gehabt, sie haben da nicht drüber nachgedacht. Sondern bei Microsoft nur das Gefühl gehabt, nein, sie haben sich einfach aktiv dafür entschieden, das nicht zu tun oder klar, es zu tun. Und der Grund dafür war, sie wollten die Xbox-Plattform als eigene Plattform pushen. Sie wollten halt, letztendlich ging es Microsoft immer nur um Kohle. Microsoft war sehr berechnend und das hatte man immer das Gefühl. Auch Microsoft war eben dieser Hersteller, bei dem es immer letztendlich darum ging, berechnend zu sein und zu sagen, wir wollen mehr Geld verdienen. Microsoft ist das die EA der Konsolenhersteller so ein bisschen. Und auch wenn Microsoft bei weitem nicht so einen Ruf hat, nicht so einen schlechten, ist es trotzdem immer dieses Gefühl eben, das ist einfach ein reines Wirtschaftsunternehmen. Und bei Sony hat man manchmal das Gefühl, die gehen zumindest anders damit um. Sie verkaufen sich besser nach außen hin. Ich glaube nicht, dass Sony weniger Geld verdienen will als Microsoft, aber ich glaube, Sony geht besser damit um, weil sie mehr Bewusstsein dafür haben, wo Microsoft sehr, sehr arrogant, klassisch amerikanisch sagt, nö, ist doch uns doch egal, wir machen das halt so, weil wir eben so sind. Sony hat natürlich auch die Phase in der PS3 mit dem, tja, wenn ihr keine PS3 euch leisten könnt, dann müsst ihr uns halt, euch halt einen zweiten. Ja, aber auch da, selbst da war Sony immer noch ein bisschen anders unterwegs als Microsoft zum Teil. Microsoft hat zum Teil einfach tatsächlich eine derartige Arroganz an den Tag gelegt, dass man sie nur den Kopf schütteln konnte. Aber ja, letztendlich, worauf ich hinaus will, ist einfach nur, auch dieses Mal hat man wieder das Gefühl, das hat so einen leicht faden Beigeschmack, was ist ihr Hintergedanke? Weil so ohne einfach dieses reine, die Gamer wünschen sich Cross-Plattform, das ist das Beste für die Gamer, war noch nie ein Grund für Microsoft, irgendeine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung war immer nur, das ist das Beste für die Gamer und vor allem verdienen wir damit am besten Geld. Aber genau deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, Deswegen sind auch noch viele PC-Spieler skeptisch ob der neuen Initiative, weil sie sagen, naja, ist es wirklich für die Gamer oder für Windows? Aber was heißt, ist es wirklich, ich würde 100% sagen, es ist auf gar keinen Fall für die Gamer. Es wird irgendwie Grund geben, dass sich das irgendwie jetzt mittlerweile lohnt für Nintendo, für Microsoft. Ich bin ja letztendlich auch einfach nur glücklich. Ich hoffe, ich profitiere da nur von. Letztendlich, worüber wir vielleicht nochmal so ein bisschen sprechen wollen, der ganze Plan, den Microsoft damit ja verfolgt, das ist ja eben die ganze Geschichte auch. Konsolen, exklusive Titel wird es für Microsoft-Konsolen nicht mehr geben. Nicht im Sinne von alles, was für die Xbox One kommt, kommt noch für die PlayStation 4, sondern alles, was für die Xbox, keine Ahnung, Scorpio, Xbox 1.5, wie auch immer sie die nennen werden, kommt, wird auch für den PC kommen. Das basiert jetzt auf relativ neuen Gerüchten, abermals, das sind immer noch Gerüchte, es gibt so ein paar Dinge, die so halb bestätigt sind, diese ganze Geschichte mit Cross-Plattform und so ein Scheiß, da haben sie schon mal drüber gesprochen. Das, was wir zu den aktuellen Gerüchten haben, ist ein kurzer Tweet von Phil Spencer, der sagt, das ist sehr, sehr interessant, was ihr da alle sagt, wartet auf die E3. Das heißt, da haben wir noch keinerlei Bestätigung zu, aber es gab gerade auf Kotaku, auf Polygon, große Leaks, in Anführungsstrichen, wo sie gesagt haben, sie haben Brancheninsider, sie haben Leute von Microsoft, die eben darüber gesprochen haben, wie das Ganze laufen wird, und so sieht's aus. Und ein Teil davon ist eben auch genau diese ganze Geschichte, keinerlei exklusive Titel mehr für die Konsole, sondern also alles, das macht doch alles Sinn, weil Forza ist schon bestätigt kommen für den PC. Quantum Break war auf dem PC. Scalebound ist auch schon so halb geleakt, dass es auf dem PC kommen wird. Ja. Man weiß auch, dass alle zukünftigen Forza-Spiele für den PC kommen werden. Recore also kommt für den PC. Ja. Das wirklich tatsächlich, das die einzige Spielereihe, zu der man noch nichts gehört hat, ist Halo. Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ich wollte sagen, auch das wird wahrscheinlich nur so passieren. Aber das ist wirklich die letzte große Microsoft IP Bastion, glaube ich. Weil ich glaube, Gears of War ist auch schon für den PC angekündigt. Bin mir nicht sicher. Zitiert mich nicht, aber ich meine da was davon gehört zu haben. Aber tatsächlich, das Einzige, wo es mir bisher noch wirklich gar nichts gehört haben, ist tatsächlich Halo. Ja. Aber ich glaube, das ist relativ safe. Ich meine, es gab schon alte Halo-Teile auf dem PC, so ist es ja nicht. Es gab ja Halo 1 und 2, 10 Jahre später, und keiner hat es mehr interessiert. Aber es gab schon mal, sie haben es schon mal probiert. Also ich glaube, auch Halo bietet sich natürlich auch als First-Person-Shooter am ehesten komplett dafür an. Ich meine, besser als fast alle anderen, selbst als Quantum Break. Ich glaube, letztendlich so ein bisschen, was man daran eben sieht, ist eben, dass Microsoft jetzt so ein bisschen den Plan hat, wir wollen eigentlich das machen, wir wollen Windows zu dem machen, was eben letztendlich unser Hauptverkaufsargument für irgendwas ist. Wir wollen Windows zum zentralen Element von allen unseren Produkten machen. Das heißt also letztendlich, das, was die Xbox Scorpio, wie auch immer, Xbox 1.5 kriegen wird, ist vom Prinzip ein aufgebautes Windows. Die ganze Verbindung, die die Konsole quasi letztendlich dann haben wir mit dem PC, basiert auf Windows. Derzeit das System der Xbox One ist ja auch schon so ein bisschen, ne? Da gibt es ja Verbindungspunkte und sie haben das Ganze darauf ja basiert, aber jetzt soll es relativ straight up einfach sein, wir haben ein Betriebssystem für die Konsole und das ist vom Prinzip her einfach Windows 10. Fertig. Und das letztendlich machen sie dasselbe mit Smartphone ja auch schon seit ein paar Jahren, dass sie eben sagen, wir haben Windows für Smartphone, wir wollen eben mit 8.1, haben sie ja schon die große Initiative gehabt, die leider völlig nach hinten losgegangen ist. Leider für Microsoft, völlig zu Recht für alle anderen, weil es einfach scheiße war. Aber man kann sich damit ja mehr Mühe geben und einfach sagen, okay, das, was wir eigentlich als größtes Produkt verkaufen, das ist Windows 10. Und das hauen wir auf PCs, das hauen wir auf Smartphones und das hauen wir auf unsere eigene Konsole. Und das ist auch das, was alles verbindet. Das macht es einfach zu sagen, wir nehmen unser Smartphone, verbinden das mit der Konsole und können die damit steuern, zum Beispiel die Media-Apps. All diese Geschichten, die man letztendlich so ein bisschen davon erwarten würde, genau das ist so ein bisschen der Plan. Sie wollen letztendlich, dass es wie bei Apple iOS eine zentrale Plattform für alles gibt. Das bedeutet natürlich logischerweise nicht, dass man irgendwie PC-Spiele jetzt demnächst auf dem Smartphone spielen kann, aber es bedeutet zumindest, dass man eben durch die komplett gleiche Plattform und die gleiche Architektur beim Betriebssystem schon sehr gute Voraussetzungen dafür hat, um eben zu sagen, okay, alles, was wir für die Konsole bringen, kommt auch für den PC und umgekehrt genau das Gleiche. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so eigentlich das, was sie machen wollen. Sie, glaube ich, haben sich darauf besonnen, die Xbox One komplett losgelöst von all unseren anderen Produkten und von dem, was uns eigentlich groß und berühmt gemacht hat, zu machen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Was wir jetzt also machen, ist, wir nehmen unseren Bestseller und das beste Produkt, das wir überhaupt haben, nämlich unser Betriebssystem Microsoft Windows. Und hauen das einfach auf alles, was wir verkaufen und stellen das jetzt ins Zentrum und sagen nicht, wir haben für den PC Windows und für Konsolensachen die Xbox, sondern wir sagen, wir haben Windows für alles, was wir so quasi nebenher machen. Grundlegend kein verkehrter Schnitt. Das könnte auch so ein bisschen die Begründung dafür sein, warum sie mit dem ganzen Scheiß überhaupt angefangen haben. Nicht eben dieses ganze, quasi die Xbox One steht scheiße, wir müssen uns überlegen, wie wir die Konsole wieder attraktiver machen, sondern sagen, die Xbox One steht scheiße. Was verkaufen wir eigentlich am besten? Das ist unser Betriebssystem. Vielleicht sollten wir einfach unser Betriebssystem pushen. Genau, ich denke also, dieser Fokus einfach, ich glaube, Microsoft hat so einen Teil zumindest aufgegeben, zu sagen, wir wollen Xbox wirklich nicht nur als Marke in Amerika, sondern wirklich global etablieren als eigenständige Konsolenmarke. Ich glaube, mit dem Misserfolg in Asien und dem nur so Mäh-Erfolg in Europa, glaube ich, haben sie das Gefühl, das lohnt sich nicht mehr, auch für zukünftige Generationen jetzt mega in diese IP oder in den Xbox-Namen zu investieren, sondern dass wir sagen, wir konzentrieren uns einfach darauf, diesen Windows-Namen als Ganzes zu betrachten und nicht mehr zu sagen, wir spielen jetzt auf der einen Seite das Konsolenspiel und auf der anderen Seite das PC-Spiel, sondern dass wir einfach sagen, okay, wir gehen da ein bisschen raus und überlassen sozusagen, was das reine Konsolen-Mindset angeht, überlassen wir Sony und Nintendo, weil die anscheinend über die letzten zwei Generationen gezeigt haben, dass sie da schon global auf jeden Fall sehr viel weiter sind, als Microsoft es ist. Und sagen, okay, wir machen jetzt einfach so ein bisschen unseren eigenen Weg und haben damit Erfolg. Also nicht mehr diese Fixierung eben auf die Xbox-Marke an sich. Und vor allem diese Aufsplittung der eigenen Assets eben, ja. Und letztendlich, glaube ich, heißt es natürlich nicht, dass sie den Konsolenmarkt in dem Sinne aufgeben, sondern dass sie einfach wirklich mehr vielleicht auf die Linie gehen, spielt auf was ihr wollt, je nachdem. Ja. Es gibt PC-Spiele, es gibt Konsolenspiele, es gibt alle, das haben wir auch schon mega oft diskutiert, das hat alles seine Vor- und Nachteile, ist uns egal, höchstens ist es Windows, genau. Ja. Und und es gibt ja auch Gerüchte zu neuen Xbox One-Modellen, das ist vielleicht so mit das Interessanteste, was jetzt in den letzten Tagen jetzt so gerüchterweise rausgeleakt ist. Und zwar sieht es momentan so aus, dass anscheinend Microsoft plant, für Ende des Jahres eine Xbox One Slim anzukündigen oder rauszubringen. Mhm. AK, wie wir das bisher von vorigen Generationen schon kennen, also einfach nur eine kleinere Xbox One, wahrscheinlich energieeffizienter, etc. etc. Angeblich wohl die kleinste von den Maßen her, die sie jemals gehabt haben. Also wirklich ein relativ. Also die scheint anscheinend wirklich beeindruckend klein zu sein. So ungefähr. Okay. Und die aber die gleiche Hardware verbaut hat wie die jetzige Xbox One und das anscheinend geplant ist für nächstes Jahr die Xbox One Scorpio, wie sie gecodenamed ist, anscheinend zu veröffentlichen. Das wäre dann eine stärkere Xbox One mit einer stärkeren GPU, stärkerer CPU und alles. Ich glaube, wir haben noch nicht. Es gibt Gerüchte zu den Specs, dass sie ungefähr 6 Teraflops haben soll. Ich wollte sagen, also wir haben nur die Teraflops an Zahl, wir haben noch nicht irgendwie was Verbautes an Grafikchips oder sonst was. Uns weil bei zum Neo gibt es nämlich da detaillierte Gerüchte, aber deswegen, keine Ahnung, aber es wird davon ausgegangen, auf jeden Fall, dass Microsoft auf jeden Fall verhindern möchte, mit der Scorpio hinter der Neo zu liegen, weil das bisher mit der Xbox One der PS4 schon so war, dass man das Gefühl hat, okay, die Xbox One schwächelt schon ein bisschen hinterher. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich, glaube ich, ging es ihnen eben doch darum, und das ist halt so das Interessante noch daran, nur im Vergleich quasi, zum einen, sie wollen außerdem noch so eine komische Setup-Box bringen, sowas wie Chromecast quasi, so ein Ding, das kommt wohl auch noch irgendwie dieses Jahr. Aber vor allem ist das Interessante daran, es kommt eben die Slim dieses Jahr, aber die Ankündigung, zumindest laut den Gerüchten, würde tatsächlich erst 2017 kommen, also Anfang 2017, Q1 2017 wollen sie die ankündigen und im Laufe des Jahres 2017 rausbringen. So wie es derzeit klingt, ohne jetzt groß was vorwegzunehmen, wird die PS4 Neo theoretisch ein bisschen früher kommen. Theoretisch könnte sie ein bisschen früher kommen. Zumindest haben wir ein Fenster, das früher anfängt für ihre Veröffentlichung. Was natürlich bedeuten würde, PlayStation wäre dann oder Sony wäre dann Microsoft voraus. Allerdings, und das ist jetzt wieder das nächste Gerücht, was quasi dann so ein bisschen damit reinspielt, allerdings, so wie das derzeit aussieht, soll wohl die PS4 Neo laut der Angaben, die dann da Polygon vorliegen, 4,14 Teraflops ungefähr haben, wohingegen die Xbox One Scorpio 6 Teraflops hat. Was natürlich ein krasser Sprung nochmal wäre. Nur im Vergleich, die Xbox One derzeit ungefähr 1,32 Teraflops und die PlayStation 4 ungefähr 1,84. Teraflops, für die Leute, denen das überhaupt gar nichts sagt, was komplett verständlich wäre. Teraflops ist deswegen ein relativ guter Indikator für die Leistung einer Rechenmaschine, eines PCs, weil es vom Prinzip her nichts anderes ist, als einfach nur die Rechenoperationen, die pro Sekunde durchgeführt werden. Das heißt also, das reine Addieren, Multiplizieren von Daten quasi in einer Sekunde. Das heißt also, je höher dieser Wert ist, desto mehr Daten können in einer Sekunde verarbeitet werden. Das heißt, entsprechend, desto schneller ist das Gerät. Das ist, wie gesagt, noch nichts irgendwie Detailmäßiges dazu, was dann dafür in CPU, GPU, RAM verbaut sein wird, sondern einfach nur die reine Leistung der Konsole gemessen in Teraflops ist also entsprechend bei der Xbox One Scorpio theoretisch ein ganzes Stück höher als bei der PS4 Neo. Man muss natürlich auch dazu sagen, für die, die sich, weil ich und Merlin haben das natürlich jetzt schon auch über die letzten Wochen, Monate öfter besprochen, was vielleicht wichtig zu wissen ist, zumindest auf Basis der Sachen, die wir von Sony wissen, ist es so, man sollte sich das nicht so vorstellen wie bei traditionellen Konsolenzyklen, dass man jetzt sozusagen das Gefühl, okay, es werden dann Scorpio- bzw. Neo-exklusive Spiele kommen. Das, was wir von Sony wissen, ist, alle Spiele, die auf der Neo laufen, müssen auch auf der PS4 laufen. Und das Gleiche erwartet man eigentlich von Microsoft. Das bedeutet, die Baseline bleibt gleich, weil alle Spiele, die dann entwickelt werden, müssen trotzdem auf den ursprünglichen Konsolen jeweils laufen. Das heißt, letztendlich wäre das, also so wie ich das sehe, klar, es wird auch wahrscheinlich harte Unterschiede geben, in welche Richtung auch immer, aber dass diese erstmal, was die Baseline angeht, nicht so relevant ist wie normalerweise, weil das sozusagen alles ja eskaliert wird, wie man es eben vom PC kennt. Letztendlich dadurch, dass das schwächste Glied der Kette immer noch da sein muss und unterstützt werden müsste, erwartet man halt, oder man erhofft sich ja dadurch, dass dann die Spiele zumindest auf der besseren Konsole zumindest eine bessere Performance haben, weil das, zumindest Sony hat das gesagt, ich sage das jetzt einfach nur zum besseren Verständnis, weil Sony schon in dem Dokument, das gelegt ist, gesagt hat, es dürfen keine extra Modi in Neo-Spielen sein, sie dürfen natürlich besser laufen, aber es darf keine Extras geben, es darf auch keine exklusiven Spiele für die Neo geben. Das heißt, es ist tatsächlich so, Forward- und Backward-Compatibility ist etwas, was sozusagen so im Mindset momentan drin ist, und ich glaube nicht, dass Microsoft da was anderes vorhat. Es gibt dieselben Gerüchte zu Microsoft 1:1. Das heißt auch, also das, was wohl geleakt ist, was sie von der Information wissen, ist genau dasselbe, dass sie ganz klar vor- und rückwärts kompatibel sein müssen. Dass sämtliche Spiele, die man eben für die Xbox One Scorpio kaufen kann, auch mit der Xbox One funktionieren und sämtliche Xbox One Spiele auf der Scorpio laufen werden. Es gibt quasi dieselben Gerüchte. Macht ja auch Sinn. Also ich glaube, wenn du gerade eben schon sowieso das letztendlich brichst, was so ein bisschen eben das heilige Ding der Konsolen eben ist, zu sagen, wir haben eben eine Generation und die hält dann eben so lange, und so lange kannst du da alles drauf spielen. Muss man natürlich sehr vorsichtig sein, dass man die Leute da nicht irgendwie noch groß unnötig verärgert, und das ist logischerweise genau das eben, zu sagen, okay, ihr müsst euch die neue Konsole nicht kaufen. Ihr habt Vorteile davon, aber ihr könnt die Spiele ganz normal da spielen. Letztendlich, Ja. Nur ganz kurz dazu, weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt hier reinpasst, oder weil ich möchte es aus dem Sony-Partner nicht unbedingt wiederholen, aber letztendlich die größte Sorge, die man als Konsolenspieler eben hat, ist, ja, die PS4 und die ursprüngliche Xbox One werden unterstützt. Die Frage ist nur, wie wird es darauf laufen? Also letztendlich ist dann immer so die Frage, welche Baseline Entwickler nehmen. Wenn sie sagen, okay, wir programmieren ein Spiel für die Vanilla-Version auf 1080p 30fps und auf der besseren Konsole ist dann einfach alles das Gleiche, nur mit keiner etwas höherer Auflösung und 60 frames per second. Dann ist, glaube ich, da hat, glaube ich, keiner ein Problem mit. Das Problem ist nur dann, wenn sie sagen, okay, wir nehmen diese größere Power als Baseline und nehmen dann dafür und targeten da 30 FPS drauf, weil wir alle wissen, wenn Entwickler die Wahl haben auf der Konsole zwischen Framerate oder noch besserer Grafik, gehen sie immer auf die bessere Grafik. Und am Ende läuft es auf der Vanille dann in, keine Ahnung, sub 20, dann wird es ein Problem. Ich glaube, also ich meine, letztendlich, ich glaube tatsächlich, das ist so ein Ding, das ist, glaube ich, so eine sehr konsolenseitige Argumentation, wo ich kaum ein Problem sehe. Ich glaube tatsächlich, in frühen Konsolengenerationen war das eindeutig so, und das lag hauptsächlich daran, dass frühere Konsolengenerationen ein viel autarkeres System im Vergleich zum Beispiel zu einem PC waren. Sie waren eben nicht ansatzweise offen gebaut, sie waren wesentlich spezifischer auch, was ihre Technik, ihre verbaute Technik anging, sodass es ganz, ganz schwer war, tatsächlich richtige Kompatibilität herzustellen. Wenn ich mir jetzt die Konsolengeneration angucke, und das haben wir ja schon damals vor 2-3 Jahren gesagt, als eben die Xbox One und die PS4 rausgekommen sind. Diese Konsolen sind so nah am PC, wie man eigentlich sein kann, im Sinne von, sie sind einfach PCs. Das, was man eben bei der PlayStation 3 hatte, dieses ganze Problem mit dem eigenen spezifischen Chip und sowas, das gibt's nicht mehr. Es werden ganz normale CPUs verbaut, ganz normale GPUs verbaut, ganz normaler RAM. Das heißt also, letztendlich hat man tatsächlich mittlerweile einfach 1:1 einen PC verbaut in einer Konsole. Da gibt's nur Spezifikationen, die ein bisschen eigen sind, aber vom Prinzip her funktionieren sie genau wie ein PC. Und darauf basierend würde ich immer behaupten, dass es eigentlich überhaupt gar kein Problem ist. Das Einzige, was du brauchst, ist nicht faule Videospielhersteller. Ich glaube, die einzigen, die tatsächlich Probleme haben könnten, wären Leute, die bislang nur exklusiv für Konsole entwickelt haben. Aber ich glaube eben, der Zweifel an genau dieser Punkt, faule Publisher, was ich was. Ich meine, klar, es gibt immer wieder Probleme. Es gibt immer noch mal wieder sowas wie ein Batman Arkham Knight, die komplett beschissen geportet werden, weil sich keiner damit Mühe gibt. Ja gut, das Batman Arkham Knight ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da ist ja das Komische dran, dass es auf einer technisch stärkeren Plattform schlechter läuft. Ja gut, aber das sagt ja schon quasi alles. Das ist ja schon das große Problem dabei. Aber ja, erzähl. Also letztendlich, ich sage jetzt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt unbedingt das Gefühl habe, das wird auf jeden Fall so kommen. Aber als Konsolenspieler würde ich sagen, ist auf jeden Fall, ich sage jetzt auch noch nicht, dass das für alle Spiele die Gefahr besteht. Also da brauchen wir jetzt auch nicht jetzt ein größeres Problem daraus machen, als es wahrscheinlich ist. Aber die Sorge, dass es auf jeden Fall vielleicht einige Spiele so erwischen könnte und dass man sich dann als zumindest als Besitzer der originalen Version das Gefühl hat, naja, es wurde eigentlich gesagt, alles ist sehr gut immer noch spielbar auf der alten. Ist halt nicht ganz so richtig. Das könnte schon passieren. Also, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, also Grundlink kann ich das natürlich verstehen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das ein bisschen überschätzt wird. Vor allem, was, also ich finde, der beste Vergleich dafür ist zum Beispiel Skyrim auf der PlayStation 3. Das wird immer mal wieder passieren, 100%. Aber ich glaube, das sind eben die spezifischen Ausnahmen. Oder zum Beispiel Batman Arkham Knight, das eben auf der besseren Hardware schlechter läuft. Das sind halt Ausrutscher beim Porten. Das sind Probleme, die quasi entstehen, wenn Leute sich nicht genug Zeit nehmen oder nicht genug Leute nehmen, um das eben richtig zu machen. Und ja, das wird es definitiv geben, das wird definitiv passieren. Die Gefahr dafür ist aber letztendlich heute schon genauso groß. Es könnte auch jetzt ein Spiel rauskommen, das auf der Xbox One super läuft und auf der PlayStation 4 nicht so gut. Und keiner weiß genau, warum. Letztendlich sind alle drei Plattformen sich so ähnlich, wenn wir jetzt von der derzeitigen Generation ausgehen und dem zusätzlichen PC quasi, weil über die Wii brauchen wir ja nicht reden, über die Wii U, das haben wir ja schon oft genug gehabt. Dann gibt es ja auch jetzt quasi ganz, ganz selten diese Probleme und wenn, liegt es eben daran, dass man sich einfach keine Mühe damit gegeben hat. Ich glaube tatsächlich, dass es da relativ wenig, dass man sich relativ wenig Sorgen machen muss. Ich glaube tatsächlich auch, dass es eben diese ganze Vorstellung von wegen, naja, wir machen es dann eben so, wir nehmen die große als Baseline und dann wird es ganz schwierig. Letztendlich das Einzige, was du letztendlich brauchst auf den neuen Konsolen, ich glaube, das wäre das, was die neuen Konsolen noch näher an den PC bringen wird, ist relativ viele Optionen, was das Einstellen der Grafik eingeht. Mittlerweile viele Leute, die eben exklusiv für Konsolen programmieren, programmieren mit einer komplett festen Hardware-Baseline. Was bedeutet, sie geben dem Spieler oder auch allgemein bauen ganz geringes Spektrum an dem ein, was die Engine quasi in dem Spiel machen kann. Die Engine muss nicht 1:1 sagen können, wir machen zum Beispiel, keine Ahnung, hochaufgelöste Schatten, sehr niedrig aufgelöste Schatten. Du musst nicht irgendwie Tessellation oder so einstellen, weil das einfach alles vorher definiert ist. Dafür ist es optimiert. Alles andere, wenn du die Tessellation höher stellen würdest, würde wahrscheinlich das ganze Spiel zusammenbrechen. Musst du aber nicht, weil kann ja keiner einstellen, also musst du dich damit nicht beschäftigen. Tatsächlich musst du einfach nur ein bisschen mehr breitere Möglichkeiten einstellen und dann gibt es halt eben Spiele schon seit Jahren, die ja auch auf dem PC rausgekommen sind, wo man dann sieht, die sehen zum Beispiel auf der Xbox 360 sah Skyrim super aus, auf dem PC sieht es einfach besser aus. Und die Baseline war damals auch der PC. Es war dafür programmiert, dass es auf dem PC läuft, aber auf dem PC hast du eben die Möglichkeit, auf einer Gunke, die noch schlechter läuft als die Xbox 360, einfach einzustellen, dass deine Grafik geringer ist, dass du die Auflösung runterschraubst, den ganzen anderen Kram und dann läuft das Spiel ebenso flüssig. Und mit dem im Hinterkopf habe ich schon das Gefühl, dass es relativ safe ist. Aber da kommen wir auch wieder dazu, kein Konsolenspieler möchte sich hinsetzen und sein Spiel erstmal optimieren. Macht ja keiner, muss man ja auch nicht. Das ist ja das Schöne daran. Letztendlich, was glaube ich wichtig ist, es geht auch gar nicht darum, ob ein Spiel auf einer anderen Konsole, also Xbox gegen PS4, besser läuft nicht. Sowas passiert sowieso bei Skyrim, das passiert. Ja. Aber das Problem ist dann, wenn du jetzt nämlich sagst, ja, der Upgrade ist optional, aber und du dann trotzdem merkst, irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, ich habe eine sehr viel schlechtere Experience als jetzt auf der. Und es ist nicht nur so, dass ich das Gefühl habe, ich habe schon eine gute Experience, es könnte noch besser sein, sondern ich habe einfach eine richtig schlechte. Und ich fühle mich gezwungen, für dieses Spiel eigentlich abzugraden, innerhalb der gleichen Konsolenfamilie. Ja gut, das ist natürlich so eine Sache. Also ich glaube tatsächlich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, und das ist dann allerdings eher so eine die Perspektive des Spieles, dass es halt eben einfach Konsolenspieler geben wird, die sagen werden, ja, das läuft noch, aber ich bin von der Konsole einen anderen Standard gewöhnt. Im Sinne von, als PC-Spieler bin ich es gewohnt. Wenn mein PC relativ alt ist, dann sehen meine Spiele wesentlich beschissen aus als bei meinen Kumpels. Ist einfach so. Kann ich aber mit leben, weil ich es eben gewohnt bin. Ich glaub, ja gut, aber es geht auch da wieder nicht um Grafik. Ich meine, wir alle wissen, wenn es wirklich nur um Grafik ginge, dann würden wir alle PC-Spieler. Aber, und auch ich habe ja, selbst als Konsolenspieler habe ich ja gewisse Standards. Zumindest 30 FPS muss halt erreicht werden. Aber 30 FPS sind ja, das ist ja immer die Sache. Das ist ja diese, ich finde, da habe ich das Gefühl, das ist eben das große Missverständnis der Konsolenspieler. 30 FPS sind nicht Grafik. Das hat nichts damit zu tun. Frame Rate ist ein Messparameter für Grafik. Der hat aber mit der Grafik rein nichts zu tun. Ja, diese ganze Optimierung auf ja, ich weiß, dass du das weißt. Ich meine einfach nur, weil das halt eben so ein typisches Schlagwort dafür ist. Diese ganze Optimierung auf FPS erfolgt eben auf Konsolen aus einem gewissen Grund. Und deswegen sage ich ja gerade, es ist eine reine Optimierungssache. Es ist total easy, ein Spiel auf 30 FPS zu optimieren. Dann sagt man halt eben, okay, es läuft derzeit mit 25 FPS. Deswegen gehen wir jetzt einfach ein bisschen mit dem Detailgrad der Umgebung runter. Du lädst nicht ganz so viel von der Welt quasi und hast quasi nicht so viel Weitsicht in der Welt. Das lässt sich super easy einstellen und schon hast du 5 FPS mehr safe. Einfach da locken, keinem mehr Optionen geben und das glaube ich auch nicht, dass sie das tun werden. Ich glaube, die werden sagen, die werden das einfach optimieren, sie müssen es einfach nur optimieren, das war's. Easy, fertig. Das ist eine Sache, die so einfach zu machen ist, dass ich mir deswegen kaum Sorgen mache, dass es tatsächlich passiert. Aber die Realität ist, obwohl es so einfach ist, passiert das, wird das oft genug entweder vergessen oder einfach ignoriert. Also. Aber ich meine, wo ist denn das zum Beispiel der Fall? Ich meine, die aktuelle Konsolengeneration, da bin ich dann einfach nicht fit mit. Aber gibt es jetzt dann zum Beispiel für Xbox One oder PlayStation 4 ein Spiel, wo man sagen kann, zum Beispiel auf der, ich meine, da müssen wir jetzt natürlich dann wieder zwischen den Ja, nee, Konsolen hin und her? jetzt gerade natürlich nicht, aber es geht halt darum, in dem Moment, in dem du ein etwas Besseres hast. Ich meine, der Vergleich hinkt natürlich in dem Moment, wenn du sagst, okay, ich vergleiche jetzt ein Xbox One mit einem Xbox 360-Spiel, wo sowas auf jeden Fall vorkommt. Dass man eben gesagt hat, okay, man hätte auch ein Shadow of Mordor auf 360 so optimieren können, dass es auf 30 läuft, hat man aber nicht gemacht. Warum? Because we don't give a shit. Also läuft quasi Shadow of Mordor auf der Shadow of Mordor 360. läuft, glaube ich, auf 17 FPS im Schnitt oder so. Okay, ja. Also das, ich meine, letztendlich, ich hab ja auch schon mal gesagt, der Unterschied zwischen diesen Übergangskonsolen ist jetzt nicht der Unterschied, den wir jetzt zwischen diesen und der letzten Generation hatten. Also es wird auf jeden Fall keinen Shadow of Mordor-Fall geben, hoffe ich mal. Aber Ja. es gibt auf jeden Fall, was Cross-Plattform oder was zumindest Cross-Generation-Spiele angeht, genug Beispiele, dass man sagt, ne. Ja, aber das sage ich ja. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass das, glaube ich, das größte Problem damals war und heute eben nicht mehr ist, dass der Sprung von der letzten Konsolengeneration zur diesigen Generation war der Sprung von einem dezidierten, spezifisch aufgebauten System zu einem PC. Und die Xbox 360 war damals auch schon näher am PC dran, aber es war trotzdem was anderes als zum Beispiel Xbox One derzeit ist. Aber ich glaube, die Xbox 360 und die Xbox One sind sich trotzdem relativ ähnlich, sonst würde Backwards Compatibility momentan nicht so gut funktionieren auf der Xbox One. Nee, gar nicht unbedingt. Tatsächlich ist es eher so, dass die Xbox One, und das ist eben das Wichtige daran, so nah an dem PC vom System her ist, dass es relativ easy ist, auch quasi dezidierte Systeme zu simulieren. Wohingegen ein dezidiertes System ein Riesenproblem hat, andere Systeme zu simulieren, weil es nicht offen genug ist. Das war das große Problem der PlayStation 3. Du musstest spezifisch für die PlayStation 3 entwickeln, weil deren Architektur ganz, ganz besonders war. Es war aber super easy, theoretisch PlayStation 3-Spiele auf den PC zu bringen, weil da halt die Architektur wesentlich offener und einfacher war, weil du es wahrscheinlich eh auf dem PC entwickelt hast. Deswegen ist ja die Entwicklung so viel einfacher geworden, weil du auf einem PC entwickelst und die Übertragung auf die Konsole super easy geworden ist, weil du vom Prinzip her die PC-Version nimmst und einfach auf einer Konsole laufen lässt. Was früher überhaupt nicht funktioniert hat, auch bei der Xbox 360 nicht, obwohl natürlich die immer noch wesentlich besser aufgebaut war als die PlayStation 3, das haben wir ja schon ganz oft schon gehabt. Aber das Prinzip ist trotzdem so, die Konsolen drücken immer näher an den PC ran, weil das die Entwicklung einfacher macht. Da haben wir auch damals drüber gesprochen, als die Konsolen rausgekommen sind. Das macht alles letztendlich einfacher. Das macht es auch einfacher, auf dem PC zu porten. Und deswegen sage ich, das Einzige, was ich sehen kann, was passieren könnte, ist eben so ein Desaster à la Batman Arkham City. Arkham Arkham Knight. Knight. Wo halt einfach tatsächlich offensichtlich überhaupt gar nichts funktioniert, weil keiner sich damit Mühe gegeben hat. Aber das grundlegende Prinzip zu sagen, dem steht jetzt irgendwas im Wege, das gibt's nicht mehr. Und diese ganze Geschichte mit Xbox 360 läuft schlechter als Xbox One quasi, und nur auf 17 FPS. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man da sich Sorgen macht. Ich glaube nur, dass die Chance geringer denn je ist, dass das wirklich tatsächlich regelmäßig passiert. Und wenn es ein Spiel ist, ist es natürlich scheiße. Ich würde mir aber da keine Sorgen als Spieler machen, dass es tatsächlich irgendwie mal ein Problem werden würde. Einfach so würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann auf jeden Fall die Sorgen verstehen. Klar. Gerade deswegen, also ich glaube, das ist auch wieder das andere Mindset und dass man eben als PC-Spieler sich dann auch das Gefühl hat, wenn irgendwas nicht so gut läuft, ich kann ein bisschen was dran ändern. Vielleicht kannst du das mit den neuen Konsolen oder mit den neuen Spielen, die dann eben scalable sind, auch machen. Aber die Frage ist, wenn du schon Konsolenspieler bist, dann gehst du wahrscheinlich nicht mit der Erwartung rein, dass du das machst, wenn du Ich das Spiel glaube auch, wie öffnest. gesagt, nicht, dass das ich meine, also Ich das ist glaube auch ja. nicht, dass du zum Beispiel auf der, also was Scalability angeht, wahrscheinlich auf der Vanilla-Edition, weiß gar nicht, ob du da so viele Möglichkeiten hast. Du wirst dann einfach, das sind dann quasi Basic Requirements, die du dann hast. Ich glaube gar nicht, dass du da groß damit rumspielen könntest. Du kannst also deswegen glaube ich ja auch, deswegen sage ich das ja, letztendlich wäre das ja nur relevant, wenn du das machen könntest auf der Xbox One, auf der PlayStation 4, aber da wissen wir ja, dass du es nicht kannst. Und das heißt, wenn es auf der Xbox One machen kannst, ist Beziehungsweise ja es geht relativ dann, wenn die irrelevant. Entwickler es wollen, weil ich habe ja letztens erst die Neo-Demo gespielt. Ich Konntest du meine, da was einstellen, oder was? es war nur eine Demo, aber du konntest eine Demo einstellen, willst du lieber 1080p und 30 FPS oder lieber, ich glaube, Ah, okay. 900p und 60. Es gab quasi so Voreinstellungen, du konntest aus so voreingestellten Sets Genau. quasi wählen, die eine gewisse Leistung Genau, bringen. also Okay, letztlich ja. war es dann so, ich meine, für Neo war es natürlich so, habe ich gesagt, okay, für das Kampfsystem, wenn es so schnell ist, nehme ich lieber eine kleinere Auflösung und habe dafür 60. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das wäre ja ganz interessant tatsächlich. Das wäre ja fast schon die perfekte Lösung in der Hinsicht, weil man ja letztendlich nichts anderes braucht. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, macht das wirklich jeder wahrscheinlich nicht. Wenn es gut genug Ich optimiert meine, ist, um braucht man ehrlich es zu, auch nicht, aber. wenn man auch ganz ehrlich ist, auch nicht jedes Spiel braucht in dem Sinn 60. Ich meine, Ja. bei Nio zum Beispiel habe ich das Gefühl, es hat ein, keine Ahnung, es hat ein Team Ninja Spiel. Da macht es auf jeden Fall schon Sinn. Keine Ahnung. Ob jetzt Uncharted jetzt 30 oder 60 ist. Ja, macht wahrscheinlich keinen Unterschied, klar. Latte, ja. Ja, absolut. Aber ja, das wäre quasi so ein bisschen anders zu sagen, okay, wir bieten quasi zwei Optionen mit eins ist ein bisschen schöner, aber läuft ein bisschen langsamer und eins ist ein bisschen hässlicher, aber läuft dafür flüssig. Das wäre ja zum Beispiel eine der Optionen. Wie gesagt, ich meine, wir hängen jetzt auch schon eh zu viel, viel zu lange dran auf, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine relativ unbegründete Sorge ist. Ich glaube, dass das relativ, ich glaube, ich kann total nachvollziehen, dass die viele Konsolenspiele das haben. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass es da tatsächlich auch Beispiele in der Vergangenheit für gab. Ich glaube nur tatsächlich, wenn man es rein nüchtern logisch basierend auf dem betrachtet, was wir jetzt eben von der Architektur der derzeitigen Konsolen wissen und was wir eben dann entsprechend auch erwarten können für die nächste Konsolengeneration, glaube ich, dass es da relativ, es gibt minimale Hürden, es kann immer noch passieren, aber es gibt wenig Stolpersteine. Ich meine, letztendlich, glaube ich, liegt es überhaupt nicht an der Hardware, es liegt einfach nur an Entwicklern und Publishern. Letztendlich, wenn Entwickler und Publisher wollen, ist das die beste Idee der Welt. Ja. Wenn sie nicht wollen, kann das halt in einzelnen Fällen nach hinten losgehen. Also, ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, Batman Arkham Knight, bestes Beispiel. Richtig, also weil das ist ja auch die, das ist auch die ganze Krux mit der ganzen Framerate-Geschichte, dass ich eigentlich auch in letzter Zeit immer sage, es liegt ja nicht mal unbedingt an der an den jetzigen Konsolen, dass sie nicht 1080 60 haben, sondern Entwickler entscheiden sich halt bewusst dazu, zu sagen, wir targeten halt 30, weil wir dadurch mehr Perf oder mehr Ressourcen für andere Sachen haben, mehr grafische Effekte, etc. Letztendlich ist es also, eine bewusste Entscheidung von Entwicklern und Publishern, wie sie ein Spiel technisch aufbauen. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen die Krux der Sache, dass halt viele Spieler natürlich bei, vor allem bei gewissen Publishern halt die Sorge haben, ob da genug Sorgfalt und Dings an den Tag gelegt wird manchmal. Aber keine Ahnung, das sind alles Spekulationen. Wie gesagt, ich kann die Seite der Konsolenspieler auf jeden Fall verstehen. Ich meine, ich als jemand, sage ich hier jetzt auch schon mal, der ja durchaus dadurch jetzt, dass ich auch einen Job habe, auch sagen würde, okay, ich würde vielleicht auch innerhalb einer Generation jetzt mal upgraden, weil mittlerweile kann ich das halt. Als, keine Ahnung, Abiturient oder armer Student wäre das vielleicht nicht so oft möglich, aber für mich wäre das in dem Sinne so, ich könnte eigentlich sagen, okay, hinter mir die Sinnflut, ich habe dann die neueste Konsole und ist mir egal, was auf den alten passiert, aber ich kann das schon nachvollziehen, das Mindset auf jeden Fall. Also ich kann die Sorgen für mich nachvollziehen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass sich viele dieser ganzen Sachen, die eben Consoleros derzeit irgendwie so ein bisschen haben mit, keine Ahnung, allgemein Performance und so einem Kram, kann ich vieles nachvollziehen, weil es eben so eine Sache ist, die müssen sich plötzlich halt eben mit vielen Dingen auseinandersetzen, die man eigentlich nicht haben will. Und das ist ja so das Problem, ein Stück weit auch. Konsolen sind immer näher am PC dran und das bringt viele Dinge mit sich. Und plötzlich sind es eben Diskussionen über Technik, von denen man eigentlich gar keine Ahnung haben möchte, weil wozu habe ich denn eine scheiß Konsole? Ich will mich damit beschäftigen, was ein CPU kann, was das und das bedeutet und so ein Kram. Ich will ein Ding haben, ich kaufe mir eine Kiste, schließe es an meinen Fernseher an, stecke es an Strom und dann läuft's. Und genau das wollen ja Konsolen letztendlich verkaufen. Das haben sie auch die letzten Jahre verkauft. Und mittlerweile wird es halt eben immer ein bisschen schwieriger und mittlerweile, glaube ich, gibt es auch genug Leute, die sagen, naja, genau das nervt mich gerade so ein bisschen daran. Früher musste ich mich damit nicht auseinandersetzen, mittlerweile muss ich's. Und das ist ja auch dasselbe, was jetzt eben so ein bisschen bei vielen Leuten für Skepsis sorgt, weil es eben eine neue Konsolengeneration gibt. Das will ich nicht, warum denn auch? Also kann ich auch total nachvollziehen zu sagen, ey, selbst wenn ich die Kohle habe, ich sehe es einfach nicht ein. Dann hätte ich mir von Anfang an schon einen PC kaufen können, dann wäre ich einfach immer safe, dann könnte ich alles spielen so ungefähr. Warum müssen wir das denn jetzt so machen? Warum muss ich mich denn jetzt nochmal mit beschäftigen? Warum muss ich mir jetzt noch was Neues kaufen? Um damit wieder den Bogen wieder auf die Konsolenhersteller zu machen, ich glaube letztendlich, das wird, glaube ich, ein geringeres Problem für die Xbox werden, weil dadurch, wenn jetzt quasi die Xbox keine richtigen Exklusivtitel mehr hat, ist in dem Sinne, ist der Übergang zwischen PC und Xbox relativ fließend. Während auf der PlayStation natürlich immer noch so ist, die ganzen japanischen Spiele, die gibt's halt nicht auf dem PC. Also die, mittlerweile gibt's auch super viele japanische Spiele auf dem PC, aber es gibt halt immer noch die ganzen PS-Exclusives, die halt nicht auf dem PC gibt. Und da ist dann natürlich so, jetzt einfach den Sprung zum PC zu machen, ist halt wieder was anderes in dem Fall. Wobei es ja auch für Sony nicht halb so wichtig ist. Ich meine, wir haben es ja schon oft genug gesagt. Microsoft will damit Windows pushen. Sony kann das komplett scheißegal sein. Also der können auch der PC egal sein. Deswegen ist es ja auch noch so spannend zu sehen, was die letztendlich daraus machen. Vielleicht noch als letztes so ein bisschen. Ich meine, wir sind, glaube ich, über alles einigermaßen rübergegangen. Da kann man, glaube ich, noch Ewigkeiten drüber reden. Ich glaube, was noch ganz interessant ist eben die Kooperation, die mit Oculus laufen wird. Ja, weil wir wissen ja, Microsoft hat ja keine Pläne, selbst VR zu entwickeln, anders als Sony. Sie haben ja eher dieses AR, HoloLens-Konzept, was jetzt auch nicht unbedingt jetzt nur spieletechnisch interessant ist, sondern auch für alles andere. Aber deswegen macht es eigentlich auch Sinn, dass sie sagen, okay, es gibt super viele VR-Hersteller mittlerweile. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch die VR-Hersteller sich sagen, naja, wenn wir irgendwie den Eintritt in den Konsolenmarkt kriegen können mit unserem Gerät, ist das auf jeden Fall nichts Schlechtes für uns. Nee, auf gar keinen Fall. Und dahingehend macht Oculus, glaube ich, schon Sinn. Ich glaube, Vive ist noch ein bisschen... Ich habe das Gefühl, Oculus passt da schon besser als Vive, wenn man diese... Ich glaube, Vive ist ja tatsächlich auch diese ganze Geschichte, dass es eben mit super vielen Sachen auch jetzt schon partnert und dass es halt eben so das große PC-Ding ist. Bietet sich für eine Konsole auch nicht so groß an, habe ich das Gefühl. Eine Konsole basiert eben darauf, dass du vor einer scheiß Konsole sitzt, das heißt, da steht irgendwo ein Sofa im Weg oder dann schon hast du ein Problem mit dem Vive. Ich meine, das Vive ist ja eh was sehr Spezifisches in dem Sinne nochmal. Das bietet ja schon wieder ein bisschen mehr im Sinne von Virtual Reality Erfahrung. Und die machen ja auch ganz viel mit Steam zum Beispiel und so. Von daher habe ich auch das Gefühl, dass das Oculus sich da als am ehesten anbietet halt eben. Auch was jetzt zum Beispiel Facebook angeht. Also weißt du, diese ganze Verbindung Facebook und Microsoft macht viel mehr Sinn zum Beispiel als HTC Microsoft. HTC ist halt eine Android-Plattform, die haben nichts mit Windows zum Beispiel auf Telefonen am Hut. Und ich denke halt auch, für Microsoft macht es Sinn, in dem Sinne erst zu sagen, okay, wir warten jetzt erstmal ab, was mit VR passiert. Wir haben die Option, über Oculus sozusagen auch VR-fähig zu werden. Mhm. Aber anders als Sony, die halt jetzt wirklich committed sind, jetzt ohne davon jetzt, ich will da jetzt nicht so sagen, ob ich das Gefühl habe, VR könnte scheitern, aber Sony setzt auf jeden Fall schon sehr viele Ressourcen in VR. Und wenn das schiefgehen könnte, wäre das natürlich auch für Sony ein großes Setback. Deswegen sie, glaube ich, auch relativ viel Zeit aufwenden werden, um das jetzt auch zu vermarkten, wenn das jetzt rauskommt. Aber Microsoft ist dahingehend immer so, okay, wir können das mal abwarten, wir haben eventuell Kooperation, aber wir sind noch nicht committed, was das angeht. Aber wir haben hier das halt die Option dazu. Ich meine, das Praktische für Microsoft ist ja eh, dadurch, dass sie halt eben nicht nur die Microsoft, nicht nur die Xbox One haben, sondern auch den PC, auf dem ihr Oculus ganz normal schon läuft, haben sie da eine Verbindung. Ja. Und vor allem ist es ja auch so ein Ding, ich meine, sie können ja auch ganz klar sagen, wir haben halt AR, wir haben unser eigenes Ding, was halt zum Beispiel neben uns quasi niemand hat. Wir haben unser eigenes Ding, was die Leute auch interessant finden, womit wir auch mehr machen können, als einfach nur rein zu sagen, wir machen da jetzt eben Virtual Reality Gedödel und das ist eben für rein für Spiele, sondern eben zu sagen, okay, wir haben AR und das ist eben auch für Design, das ist auch für Leute, die einfach professionell mit Microsoft mit Windows arbeiten und nicht nur aus Spielesicht. Von daher ist da Microsoft, glaube ich, auch gar nicht im Zugzwang, weil sie ja eh schon quasi, ohne da jetzt eine direkte Verbindung mit zu haben, sagen können, naja, Oculus funktioniert nach wie vor ganz normal für Windows. Wir haben AR, unser eigenes Ding. Das sieht ja, glaube ich, auch nicht groß im Zugzwang, sind ja auf jeden Fall. Wohingegen Sony natürlich das nicht sagen könnte. Sony braucht halt ihr eigenes Ding, sonst müssen sie irgendjemanden finden, der eben mit ihnen kooperiert. Microsoft kooperiert jetzt schon quasi indirekt mit Oculus quasi, weil es ja über den PC schon läuft. Das ist natürlich wesentlich einfacher dann. Ich glaube auch die schlauere Variante definitiv, klar. Sie müssen sich da nicht selber irgendwie reinsetzen und irgendwie super viel Geld investieren, sondern können sagen, naja, im Notfall kaufen wir es quasi oder machen wir irgendwie einen Deal und dann verdienen alle daran. Und wir haben trotzdem quasi eine Möglichkeit, das ganze Ding anzuschließen. Letztendlich ist es auch interessant, ob sie das dann quasi eben spezifisch dann schon vorbereiten für die Scorpio. Eben wie es dann letztendlich auch die PlayStation Neo dann sein wird, die so ein bisschen quasi der Plan ist, dass man sagt, naja, derzeit selbst mit einem Morpheus, das ja letztendlich ein bisschen schlechter ist, was die technischen Voraussetzungen angeht, als zum Beispiel Oculus und deswegen auch weniger fordert, stoßen wir mit der PS4 schon ganz klar an die Grenze. Wir bräuchten eigentlich eine PS4 Neo, damit es überhaupt super zuverlässig läuft. Könnte natürlich auch sein, dass Microsoft sagt, okay, wir bauen eh schon die theoretisch stärkere Konsole. Vielleicht nehmen wir auch einfach dann das stärkere Headset, VR-Headset dazu. Ist ja noch sowieso ganz interessant zu sehen, dann wie das letztendlich dann auch mit VR läuft, was das für Konsequenzen haben wird und so. Yep. Ja, aber grundlegend, glaube ich, sind wir dann damit so weit durch. Ja, also ich wollte noch mal kurz sagen, eigentlich hatte also diese ganze Diskussion auch über iterative Konsolen an sich ist an sich auch ein Punkt, den man alleine diskutieren könnte. Aber ja, ich habe mir dann vorhin gedacht, entweder diese Folge oder in der Sony-Folge müsste man darüber reden. Und irgendwie die ganze Zeit so um den heißen Brei rumzureden, das fand ich ein bisschen komisch. Ich dachte, okay, ich habe das jetzt mal gesagt, was ich sagen wollte. Ja. Und dann muss ich das nächste Mal nicht mehr tun. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Es macht total Sinn. Also ich finde es auch einfach an sich ein extrem spannendes Thema. Ich weiß, als es damals rausgekommen ist, haben wir auch sofort angefangen, darüber zu reden. Und ich war von Anfang an so, wow, das ist so, glaube ich, das Spektakulärste, was in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren Konsolengeschichte irgendwie passiert ist. So zu sagen, natürlich damals basierend hauptsächlich auf Microsoft eben so, okay, wir machen eine viel engere Zusammenarbeit zwischen PC und Konsole. Das könnte quasi so fast schon das Ende von dem großen klassischen Dreieck aus, nicht Dreieck, aber ja, so ein bisschen eben. Eigentlich müsste ja noch Nintendo damit irgendwo drin sein, aber sagen wir mal einfach nur aus den beiden Bereichen, wenn wir jetzt gar nicht das nach irgendwie Hersteller nehmen, sondern einfach sagen, PC und Konsole ist ja immer so dieses klassische Feld. Ich meine, darauf basiert unser Podcast, haben wir schon oft genug drüber geredet, dieses klassische PC versus Konsole quasi. Das könnte damit quasi demnächst vorbei sein. Es könnte sein, dass wir quasi wirklich wesentlich offenere Systeme auch kriegen. Es könnte sein, dass es irgendwann modular wird, dass du tatsächlich eine Konsole austauschen kannst wie beim PC. Diese ganze Steambox-Geschichte, über die wir jetzt noch nicht groß geredet haben, was vielleicht irgendwann später nochmal auftaucht, wenn wir ein bisschen mehr konkreter wissen und so. Das ist natürlich jetzt weite Zukunftsmusik, aber diese ganzen Ideen, die schwirren natürlich Leuten im Kopf rum. Was ist denn, wenn sie sagen, okay, wir machen es wirklich einfach ganz modular? Viel einfacher. Wenn du nicht upgraden willst, dann musst du es auch nicht, aber wir verkaufen ein Upgrade-Kit. Und das ist super einfach, weil die ganzen Teile fest in Plastik verbaut sind. Du musst nur reinschieben und rausschieben. Und dann hast du halt einfach zum Beispiel eine PlayStation bloß mit einem stärkeren Grafikeinheit und so. All das ist denkbar. Aber auch das, darüber haben wir schon gesprochen, das habe ich damals auch schon gesagt, Wir reden momentan über sowas wie PS4 und PS4.5. Wenn wir aber irgendwann bei, keine Ahnung, PS6 sind und es wird alles modular, dann ist wieder die Frage, welche Komponenten brauche ich denn, um dieses Spiel noch vielleicht auf dieser Natürlich, Konsole also zu spielen? ja, Also, also ich will, ja, du hast völlig recht. und diesen Weg würde ich dann immer noch sagen, da sind die zumindest klassischen Konsolenspiele sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Schritt zu weit. Ja, aber das sage ich ja gerade. Also, ich meine, klar, da will ich jetzt auch gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube aber einfach nur, dass es trotzdem nach wie vor realistisch ist. Und das ist vor allem auch einfach eine Sache, wie gesagt, das ist halt Zukunftsmusik, aber wer weiß, wie es dann aussieht und wer weiß, wie man es dann quasi optimieren kann. Ich glaube nicht, dass es das so besonders kompliziert ist. Ich sage ja einfach, Nee, letztendlich ist. kompliziert ist es nicht. Wenn Sie wollten, können Sie das jetzt schon machen. Ich sag nur. Nee, ich meine auch für die Spiele einfach nur. Was ich halt glaube, ist halt, dass man, egal wie verbohrt man letztendlich in der Hinsicht ist, die ganze Idee zu sagen, wir machen eben den kompletten Hybriden aus dem PC und der Konsole, das, was ja letztendlich so ein bisschen die Steambox sein sollte. Ich glaube immer, dass es funktionieren kann und ich glaube auch, dass zum Beispiel Microsoft und Sony sich darüber das überlegen können, ob sie das machen wollen. Ich glaube, dass Ich es eine mögliche Zukunft ist. glaube halt nur. Wir haben jetzt schon viel über Komfortfunktionen von Konsolen so geredet. Ich glaube halt, das, was immer noch am wichtigsten ist und was ja letztendlich bei PS4, PS4.5 oder beziehungsweise Xbox One, Xbox One immer noch da wäre, ist tatsächlich immer noch dieses Ding, du legst die Disc ein, es funktioniert. Jetzt mal davon abgesehen, wie die Performance ist, aber es funktioniert. In dem Moment, in dem du aber sagst, es könnte sein, wenn du wirklich komplett Backwards und Forwards Compatibility hast, dass es du irgendwann sagst, okay, die PS4 unterstützt halt nur noch ein paar PS6-Spiele, aber nicht alle. Da wird es dann immer irgendwann schwierig. Wenn es dann auch noch modular wird, dass du dann noch selbst Teil upgraden kannst, dann hast du eigentlich das gleiche Prinzip wie beim PC. Das läuft, entweder du musst bestimmte Teile upgraden, um von, auch keine Ahnung, auf welche Iteration der Konsole du jetzt bist, um dieses Spiel spielen zu können, oder bei manchen Spielen funktioniert es trotzdem. Also ich glaube, dann bist du wieder zum Soweit, wo du sagst, okay, jetzt musst du halt wieder viel Recherche betreiben, um. Naja gut, das sage ich auch gar nicht, dass das nicht so ist. Ich sage aber einfach nur, dass es dadurch jetzt plötzlich realistisch geworden ist, im Es ist Gegensatz zu realistisch, aber ich vorher. würde immer noch Ja. sagen, ich glaube, da gäbe es auf jeden Fall mehr Widerstand dagegen von Seiten der Konsolenspieler, als es jetzt gibt. Ich glaube tatsächlich. Weiß ich nicht. Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es letztendlich darauf hinausläuft, wie man das Ganze macht. Wenn du sagst, du hast zum Beispiel für eine PlayStation 4, und das ist ja letztendlich nichts anderes als das, was sie jetzt machen, du baust eine PlayStation 4 Neo. Und diese PlayStation 4 Neo ist letztendlich nichts als ein kompletter Upgrade. Du tauschst einfach Einzelteile aus und hast eine neue Konsole. Wie wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir machen das modular? Das bedeutet, wir bieten zum Beispiel eine CPU, den GPU und den RAM gesondert an, aber nur in einer Variante. Es ist immer dasselbe. Es ist auch total easy. Logischerweise kannst du nicht sagen, ich kaufe mir dann eine Nvidia 960 GTI oder eine 1080 weiß ich was, TI, sondern du sagst einfach nur, es gibt einen Nvidia-Chip, der heißt Nvidia PlayStation und den kannst du dir kaufen. Von mir aus gibt es den später nochmal dann in zwei Varianten, wo du sagst, es gibt den einen starken, den einen etwas schwächeren, beides ein bisschen billiger, den kannst du einfach raufschrauben, fertig. Dann hast du zwar letztendlich nur die Auswahl von drei, vier Teilen, die du austauschen kannst, aber vom Prinzip her hast du dadurch immer noch diese relativ klassische und einfache Variante zu sagen, es ist immer noch letztendlich sehr, sehr berechenbar für die Spielhersteller und es ist immer Ja, noch sehr, sehr aber bei drei, vier zuverlässig. Komponenten musst du das dann gibt's, keine Ahnung, wenn du nur CPU, GPU und was weiß ich, Ja, RAM halt. RAM macht ja RAM keinen Sinn. und du hast, keine Ahnung, vier, fünf verschiedene Varianten, dann Aber nee, gibt sage ich ja, es. es gibt keine vier, fünf verschiedenen Varianten. Es gibt eine, maximal zwei. Es gibt eine Grafikkarte, die man einbauen kann. Vielleicht gibt es zwei Grafikkarten, eine etwas stärkere, eine etwas schwächere, fertig. Mehr ist es nicht. Klar gibt es dann natürlich dann, wenn du das halt multiplizierst und sagst, du hast drei Teile, jeweils zwei, hast du natürlich ruckzuck wesentlich mehr Optionen, was alles drin verbaut sein könnte. Aber ich meine einfach nur, dass das durchaus. Also ich will auch gar nicht groß darüber diskutieren. Ich stimme dir ja zu. Nee, ich meine nur, das Szenario, das du jetzt beschreibst, wäre jetzt innerhalb einer Generation, wenn wir jetzt von Forward Compatibility reden, dann ist es ja, der Plan wäre ja dann irgendwann, dass man sagt, auch so wie ein älterer PC auch neue Spiele spielen kann, nur schlechter, dass man sagt, okay, irgendwann ist vielleicht die Neo so das unterste Glied, aber sie kann immer noch, also zumindest ein paar von den, keine Ahnung, PS6, PS7, was auch immer, Ja gut, das aber das ist nennt, ja spielen. völlig unabhängig von Modularität. Also ich meine, die PlayStation 4 wird PlayStation 6 Spiele nicht spielen können, fertig. Also ich meine, es ist einfach so, die Xbox kann auch kein Xbox 360 Spiele Nee, also, aber spielen. der Es gibt der ein Gedanke bei einem iterativen Konsolendesign ist ja eben, dass das vielleicht später möglich ist. Also, dass man sagt nicht, dass eben das Ganze so gescaled ist, dass du eine PlayStation 4 sozusagen oder eine 4.5, wie auch immer, so behandeln kannst wie ein, keine Ahnung, Low-End-PC. Aber kannst du ja heute auch noch nicht. Es gibt ja auch Low-End-PCs, die, also ich meine, irgendwann hört das ja trotzdem auf. Aber Das genau ändert ja, das. aber das modulare Design ändert ja nichts daran, dass es einfach irgendwann diese Art von Aber die Voranschreiten Frage, nicht mehr geht. aber die Frage ist ja dann trotzdem, wenn irgendwann alle Konsolen. Die Frage ist ja dann, ob das Modul, das du kaufst, wirklich nur für eine von den Konsolen kompatibel ist oder ob du sagst, okay, ich mache ein Modul, das kannst du in die 5er einbauen oder in die 5.5. Ja, Und nee, je davon nachdem. rede ich ja gar nicht. Das wäre ja Ja, schon wieder okay. wesentlich erweitert. Das wäre ja, Ja, das ist aber weil eine ich hatte, ganz andere weil Idee das dann. war die Idee, die ich hatte, weil dann hatte ich das Gefühl, okay, wenn du mehrere Hardware hast, die alle die gleichen Module einbauen können, das bedeutet aber Ja, wiederum, das dass die wäre, ja, das Kombination stimmt. wieder mega, also dann. Naja gut, aber das würde ja auch eh gar keinen Sinn machen, weil wenn das tatsächlich so wäre, dann hättest du ja letztendlich quasi, die einzige Komponente, die gleich bleibt, ist dann das Mainboard. Also es könnte ja immer noch funktionieren letztendlich. Letztendlich ist ja beim PC auch nichts anderes. Du könntest ja letztendlich die Plattform der PlayStation 4 nehmen und sagen, dieses Mainboard passt für die nächsten zwei Generationen von CPUs und für die nächsten zwei Generationen von GPUs und dann kannst du theoretisch eine PlayStation 6 bauen, basierend auf der Basis einer PlayStation 4, klar. Aber nee, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach nur gesagt, dass du quasi innerhalb einer Generation die Rigidität von einem komplett abgeschlossenen System quasi nimmst und sagst, du öffnest innerhalb einer Generation, da sehe ich deinen Punkt. Wenn es außerhalb der Generation ist, habe ich das Gefühl, das ist eigentlich das, was ja, der gut, aber also ja, aber das würden sie auch gar nicht machen, weil es einfach, das macht ja auch gar keinen Sinn. Warum aber genau deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Da würden die Konsolenspieler auch sagen, nö. Ja, natürlich, aber wie gesagt, das hat ja auch keinen Vorteil für Microsoft oder Sony, das würden sie also auch in dem Fall nicht machen. Der Vorteil für Microsoft und Sony wäre eben, dass es für Leute einfacher ist und eben nicht komplett die Anschaffung einer neuen Konsole. Ich glaube, das Problem war vorhin, dass wir einfach am Punkt vorbeigeredet haben, weil ich habe nämlich, weil du hast gesagt, das macht total Sinn und ich glaube auch, dass sie das vorher so, nein, auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, also ich habe ja einfach nur von Modularität geredet und das quasi ist ja letztendlich das. Aber wie gesagt, letztendlich, wir verrennen uns ja auch so ein bisschen. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, diese ganze Geschichte hat bei mir letztendlich eine gewisse, ich sage deswegen, ist das Spannendste, was in den Konsolen seit 20 Jahren passiert ist, weil 20 Jahre lang konnten mir Konsolen komplett egal sein, weil es eh immer dasselbe war. Du hast eine Konsolengeneration, dann gibt's den scheiß 32-64-Bit-War und dann hast du eine etwas stärkere Konsole, die genau dasselbe macht wie vorher. Und das Spektakulärste, was passiert ist, hey, guck mal, die kann DVDs abspielen. Was jetzt passiert gerade ist, theoretisch sprengen wir einen seit 20 Jahren gewachsenes Gebäude, das ganz fest irgendwie mitten in der Spielelandschaft steht. Eine Struktur, die jeder von uns gewohnt ist, vielleicht sprengen, sind wir gerade dabei, die komplett aufzusprengen. Und komplett Grenzen zu erwischen, die davor absolut waren. Das ist eben das, was ich so ein bisschen daran sehe, ist halt eben die absolute Grenze, die es immer gab zwischen PC und Konsole, die könnte sich damit langsam auflösen. Und das ist letztendlich das, was ich daran wirklich spannend finde. Und deswegen sage ich eben, das ist vielleicht das Spannendste, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und deswegen bin ich auch so aufgeregt darüber. Und es ist auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, und das ist so ein bisschen das Fazit für mich, ist, ich finde es völlig okay, wenn sich die Grenze zwischen PC und Konsole, wenn sie nicht mehr so rigide ist wie früher. Ja. Aber ich glaube, als jemand, der die Vorzüge des Konsolengamings schon immer mehr genossen hat als die Vorzüge des PC-Gamings, würde ich immer sagen, in irgendeiner Weise will ich trotzdem eine Grenze zwischen beiden haben. Also ich möchte nie, dass beide komplett zu einem werden. Also das wäre genau... Echt? Aber das finde ich ganz schwierig. Ich meine, das würde ja bedeuten, das, was du jetzt sagst, ist letztendlich ja... Also beziehungsweise das, so wie das klingt, würde das ja für dich bedeuten, wenn die Grenzen sich auflösen, dann gibt es nur noch den PC. Ich sage, wenn die Grenzen sich auflösen, gibt es einen Mischmasch zwischen PC und Konsole und ist quasi damit letztendlich komfortabel wie eine Konsole. Was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte nie, dass sozusagen das, was... Also diese spezifischen Sachen, die eine Konsole gerade zu einer Konsole machen, dass irgendwann... Also genau das Szenario, was ich vorhin beschrieben habe, wenn du mehrere Hardware hast, die du verschieden, letztendlich, wenn eine Konsole zum PC wird, quasi. Ja, aber das sage ich ja gerade. Also ich meine, das bedeutet ja Grenzen auflösen. Nicht Grenzen auflösen bedeutet ja zum Beispiel nicht, dass wir die Grenze zwischen Schweiz und Deutschland ändern, dann sind einfach alle Deutschen in der Schweiz und Deutschland gibt's nicht mehr, sondern die Grenze bedeutet zu ändern, dass wir plötzlich ein großes Land haben, in dem beides existiert. Und das ist ja auch das, was letztendlich passiert. Genau, das ist, was passiert. Damit habe ich ja kein Problem, das sage ich ja. Ich möchte nur nicht, dass irgendwann wirklich der Fall eintritt, wie du den gerade beschrieben hast, dass Deutschland und Schweiz einfach ein Land sind. Das möchte ich nicht. Also in der Zukunft gesehen. Ja, nein, ich weiß, aber ich glaube, das meine ich ja gerade. Das, was du beschreibst, du sagst, du willst quasi nicht, du willst die Vorteile nicht verlieren, du willst nicht, dass es irgendwann einfach quasi keine Grenze mehr gibt. Du willst, dass es irgendwann, es soll immer eine Grenze zwischen Konsole und PC geben. Es muss auf jeden Fall irgendwie einen Unterschied zwischen beiden geben. Aber warum denn? Warum kannst du nicht einen Mischmasch aus einem PC und einer Konsole geben? Willst du mir damit sagen, dass die PCs dann auch mehr zur Konsole werden? Das sage ich ja gerade. Wenn sich eine Grenze auflöst, heißt ja nicht, dass nur das eine existiert. Ich sage, wenn die Grenze sich auflöst, dann hast du einen Mischmasch aus beiden. Vielleicht habe ich letztendlich das falsch formuliert. Ich möchte nicht, dass der PC die Konsolen annektiert. Das kann ich total verstehen, absolut, ja. Das will ich auch nicht, was soll denn das? Nein, ich finde es gut, dass es Konsolen gibt. Ich bin ja dafür. Ich bin eben dafür, die Grenzen lösen sich auf und wir haben dann eben das Beste. Ja, okay, das ist eine bessere Analogie. Ich möchte, die Grenzen können sich schon auflösen, aber ich möchte keine Annexion von einer Seite zur anderen. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich will das auch nicht. Nachher, das könnte ja auch in die andere Richtung gehen und nachher sitze ich hier und habe kein PC mehr. Das will ich natürlich nicht. Ist ein bisschen unrealistisch. Dafür ist der PC ja noch mehr als nur eine Spieleplattform. Ja, das stimmt natürlich, ja, das ist recht. Aber ich meine, wer weiß, genau, dann übernimmt scheiß Mac und Apple und dann können wir alle nichts mehr spielen, weil das nur noch irgendwie Spieleplattform ist, rein nur noch die Konsole und dann man hat einfach beides. Apple und Spieleplattform. Ich habe mich letztens wieder aufgeregt, von wegen, gab ich weiß nicht, um was es in dem Spiel ging. Es hatte so einen leicht politischen Hintergrund. Und Apple hat gesagt, es ist kein Spiel, weil Spiele dürfen keinen politischen Hintergrund haben. Und hat die Zertifikation. Ich wollte sagen, für iOS wahrscheinlich, ne? Also für. Das war das gleiche Problem, hatte ja auch Papers, Please, wo Apple sich zuerst geweigert hat, das als Spiel zu deklarieren für seinen App Store. Und ich mir dann gesagt habe, allein die Tatsache, dass Apple hingeht und sagt, unserer Meinung nach sollten Spiele nicht politisch sein, weil das sind halt Spiele, ne? Ja. Ist so unter aller Kanone. Und wie gesagt, auch Apple. Ja. Ich mag euch eh schon nicht, aber. Ja, das Problem ist so ein bisschen tatsächlich bei dieser ganzen Geschichte, dass Apple ähnlich wie zum Beispiel japanische Hersteller manchmal das Gefühl, ich meine, Apple ist eine riesige Spieleplattform. Also wir dürfen es mal nicht unterschätzen, wir reden oft genug darüber, Mobile Games sind gerade riesig und iOS ist die Hauptplattform für Mobile Games. Im Normalfall kommt immer erst die scheiß iOS-Variante und nicht Android-Variante. Das heißt, iOS ist riesig für Spiele und trotzdem ist iOS eben super stiefmütterlich, was es angeht. Und von daher, ja, keine Ahnung, ich kann das auch total nachvollziehen. Aber ich meine, wir kommen ja ewig weit ab vom Thema. Ich habe das Gefühl, mit unserem neuen Format kommen wir sehr nah an dem dran, was wir normalerweise machen, wenn wir in der Küche stehen. Ja, darauf basiert ja auch ursprünglich mal. Wir müssen mal probieren, ob das Format so funktioniert oder nicht, ob wir zu viel ranten und Leute sagen, okay, das ist total anstrengend zu hören, was gut sein kann. Vielleicht war es auch einfach jetzt in der ersten Folge so, weil wir super nicht mehr gewohnt sind. Also ich muss tatsächlich sagen, jetzt so nach der ganzen Zeit wieder aufzunehmen, ohne die klassische Struktur ist, oh. Also nicht, also es, ich glaube, das Problem Spaß, ist auch einfach auch für heute war, ich meine, die Folge ist noch nicht das Ende, aber ist irgendwie, dadurch, dass wir die letzten Monate nichts gesagt haben, habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt so viel irgendwie sagen in diesem Podcast. Ja, stimmt, echt mal. Schön. Naja, letztendlich, um das Ganze ein bisschen quasi zum Ende zu bringen, ja. Wir haben, denke ich, alles gesagt, wir haben jetzt auch unser Fazit gezogen. Vor allem interessant auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu? Wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist das Spannendste, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Äußert eure Meinung dazu. Wir haben ja auch genug Retro-Gamer unter euch, denen das wahrscheinlich komplett am Arsch vorbeigeht, weil die beschäftigen sich eh nur mit alten Konsolen und alten Spielen und alten PCs. Trotzdem, glaube ich, ist das so ein Ding, was, wie gesagt, große Auswirkungen haben könnte und dann schauen wir mal. Vor allem, weil jetzt ja auch theoretisch so ein bisschen vielleicht erwartet wird, dass wir auf D3 was dazu hören. Zumindest von Microsoft so ein bisschen was. Ohne dass wir jetzt, glaube ich, wir sind beide ziemlich sicher, dass es nicht angekündigt wird oder dergleichen. Einfach, weil es keinen Sinn machen würde, weil sich damit das eigene Fleisch schneiden. Also ganz sicher sind wir uns beide nicht, wobei ich habe eher die Meinung, es ist eher unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, ja, aber eher unwahrscheinlich. Ja. Aber keine Ahnung. Diese drei wird spannender, als wir es eigentlich gedacht haben. Voll, ja. Beziehungsweise, nee, nicht mal unbedingt. Ja. Sie wird spannend aus einem anderen Grund, als wir gedacht haben. Weil wir dachten eigentlich, die E3 wird spannend wegen dem NX, aber der NX ist gar nicht da. Richtig, und jetzt plötzlich geht es schon wieder nur noch um die PlayStation und die Xbox. Oh, wie konnte das passieren? Nintendo. Naja, sie verkacken es halt, Nintendo. Ja, wer weiß, vielleicht kommen mit irgendwas und wir am Ende sagen wir wieder, oh, Nintendo. Never ever, sie kommen nur mit Zelda vorbei. Was soll denn da passieren? Ja, nee, nicht auf der E3, sondern im Nachhinein kommt dann, oh, Nintendo. Ja, das könnte natürlich klar. Also der NX ist nach wie vor immer noch spannend. Wer weiß, vielleicht macht, während dann irgendwie Konsole und PC sich immer mehr annähern, macht plötzlich Nintendo wieder was komplett anderes. Und wir sind alle komplett vom Kopf gestoßen und es wird erfolgreicher denn je. Schwerelosigkeit im Wohnzimmer. Ja, irgendwelcher Scheiß, irgendwas gibt's schon. Wer weiß, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Theoretisch, vielleicht wird der NX tatsächlich irgendwie eine reine Virtual Konsole. Es gibt Gerüchte, dass sie Cartridges benutzt. Kein Scherz. Ja, es könnte alles sein. Es ist so eine wunderschöne, das ist tatsächlich einfach so, das ist so eine Wundertüte aus ja, allen Hoffnungen und Abgründen. Ich habe das vorhin mehr schon erzählt. Irgendein User Neogaf hat gemeint, nach diesen ganzen komischen Gerüchten, die es zum NX gibt, meine Forschung, wie der NX aussieht, hat einfach ein Bild von Katamari Damacy gepostet. Also, falls ihr das Spiel nicht kennt, in dem Spiel geht es darum, dass du ein Prinz von irgendeinem komischen Space-Universum bist und deine Aufgabe ist, in deinem rollenden Ball, in dem alles klebt, einfach die ganze Welt aufzurollen. Ja. Und da klebt alles irgendwann, bleibt dann rein. Es ist die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Wenn man's, um es einer schönen deutschen Analogie zu sagen. Ja, tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende hin. Theoretisch haben wir auch Tasties. Ne? Irgendwie? Ja. Allerdings, du hast einen Tasty, okay, dann leg einfach mal los, während ich gucke, ob ich tatsächlich auch einen Tasty habe, weil ich habe, glaube ich, irgendwie eigentlich auch einen, aber vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ich bin ein bisschen faul, ich nehme einfach den Tasty, der eigentlich für letzte Folge geplant war. Er macht ja auch Sinn, also der ist ja auch verloren gegangen, den wird ja niemand hören. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen länger her, das heißt, meine Erinnerungen von diesem Spiel sind nicht mehr ganz so frisch, aber es handelt sich um Digimon Story Cyber Sleuth. Es handelt sich dabei um einen JRPG für die PS4 und auch für die Vita. Sollte eigentlich erst gar nicht im Westen erscheinen, sondern erst nachdem eine Petition erfolgreich dann auch von Bandai Namco dann ja wahrgenommen wurde, haben wir gesagt, okay, wir machen den Leap of Faith und versuchen das mal, weil Digimon in Japan zwar immer noch ganz gut läuft, aber im Westen zwar ein Klassiker ist für viele, die damals die Cartoons gesehen haben, beziehungsweise den Anime. Oh Gott, was habe ich gerade gesagt? Du hast gerade Cartoons gesagt, oh Gott. Ja, ich bin gerade selbst zu geschockt über mich. ist es im Westen nicht so gut gelaufen, vor allem was die Spiele angeht. Aber Ich bin dann ein bisschen auch von Nostalgie, weil ich mochte die ersten Anime-Staffeln ziemlich gerne als Kind und hatte dann, mich ist dann Nostalgie überkommen. Ich so, okay, komm, das probier's einmal aus. Und ich muss sagen, es ist echt ein super gutes Spiel. Also ich habe jetzt lange kein Pokémon gespielt, aber ich würde immer noch behaupten, das Spiel macht mehr Spaß als Pokémon Schwarz feiert. Letztendlich glaube ich, dass das Hauptaugenmerk ist einfach, dass die ganzen Evolutionen von Digimon, die man eben in diesem Spiel hat, sehr viel variantenreicher sind und sehr viel strategischer als jetzt zum Beispiel in Pokémon. In Pokémon hast du ja nur vorgegebene Evolutionswege, während du in einem Digimon tatsächlich so ist, ein Digimon kann in vier verschiedene Digimon digitieren und diese können dann auch wiederum in zwei, drei andere digitieren. Und dann kannst du auch zurückdigitieren, das bedeutet, du kannst dann zwischen einzelnen Branches hin und her und dabei Skills aufsammeln, die dann auch von anderen Digimon übernommen werden können und kannst dir so deine besten Digimon sozusagen zusammenbauen durch rumdigitieren jedenfalls. Und das ganze Spiel spielt in Japan. Wer hätte das gewohnt, wer hätte das gedacht? Und die bekanntesten Orte in Tokio sind auf jeden Fall alle, sind auf jeden Fall drin und kann man auf jeden Fall auch besuchen. Das Kampfsystem ist klassisch JRPG-mäßig rundenbasiert. Das heißt, die Leute, die eben das klassisch rundenbasierte Kampfsystem mögen, sind da auf jeden Fall sofort in ihrem Element. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht so viel Neuerungen jetzt zu dem bekannten System hat, aber zumindest das Schwächesystem, was ein bisschen an Shin Megami Tensei erinnert, hatte zumindest das Gefühl, okay, wir haben es hier mit so ein bisschen mit so einem Art, ja, Shin Megami Tensei X Pokémon-Klon zu tun. Und es ist einfach, man merkt einfach, es ist einfach komplett erwachsener, als es ein Pokémon ist und auch jemals sein wird wahrscheinlich, weil es auch gar nicht anders sein möchte. Aber eine sehr viel erwachsenere Story, sehr viel mehr auch, ja, dunklere Elemente innerhalb der Story, wie man sie auch vom Digimon-Anime gewohnt ist. Die Animationen sind extrem gut geworden. Die Grafik sieht auch für ein Vita-Spiel, das darf man nie vergessen, das ursprünglich einfach ein Vita-exklusives Spiel war, ziemlich, ziemlich gut. Auf der PS4 hat man natürlich das Gefühl, na, das könnte schon sehr viel besser aussehen. Aber dafür läuft es auf der PS4 sehr, sehr gut. Und ja, macht einfach super viel Laune. Ich war super überrascht. Ich habe das eigentlich eher so on the whim gekauft und hab dann, glaube ich, 70 Stunden reingesteckt, bis ich durch war. Und, keine Ahnung, Digimon fangen in dem Sinne, das klassische Fangen wie ein Pokémon gibt es dann nicht, das ist ein anderes System drin, aber man kann sie trotzdem ausbilden, man kann sie züchten, man kann sie, ja, noch stärker machen. Und gerade dadurch, dass die ganzen Digimon eine eigene die eigene Attack-Animation haben, wie man sie auch aus dem Anime kennt, ja, einfach Nostalgie pur. Und da habe ich immer noch das Gefühl, als ich zum Beispiel den neuen Trailer zu Pokémon gesehen habe, zu Sun and Moon, habe ich gedacht, Mann, ey, Pokémon, das sieht immer noch, dafür, dass Pokémon eigentlich auch so cool aussehen könnte in 3D, sieht es immer noch so scheiße aus. Allerdings. Oh. Ja, das stimmt allerdings. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe es letztes Mal im Tasty, glaube ich, besser gesagt, aber ich habe das jetzt auch nicht mehr alles so im Kopf, weil das mittlerweile auch schon 4 Monate her ist, als ich das gespielt habe. Aber ich weiß, also ich kann mich noch gut daran erinnern, du warst ziemlich, ziemlich krass begeistert von diesem Spiel. Ja. Von daher, das passiert jetzt auch nicht so wahnsinnig oft. Du hast natürlich schon so deine Spiele, bei denen das so ist, aber gerade bei sowas, wo es relativ unerwartet war, habe ich tatsächlich auch ziemlich das Gefühl gehabt, so, das ist schon was sehr Besonderes auf jeden Fall hier. Von daher, alle, die, ich meine, nicht nur aus Nostalgie, es ist auch einfach ein gutes Spiel. Es ist einfach ein gutes Spiel, richtig. Das, glaube ich, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Man muss nicht mal ein Fan von Digimon sein, um dieses Spiel zu mögen. Es ist einfach ein richtig gutes JRPG. Hat natürlich, klar, hat auch viel seine gewissen Anime-Tropes und so weiter, aber das ist bei einem JRPG, glaube ich, mittlerweile zu erwarten. Und für die Leute, die vor allem sich immer darüber aufregen, dass es keine rundenbasierten JRPGs mehr auf Home-Konsolen gibt, kauft euch Digimon Story Cyber Ja. Ja, das klingt sehr gut. Wie gesagt, ich kann mich auch daran erinnern, dass du da sehr, sehr begeistert von warst und da viel von erzählt hast auf jeden Fall. Ich habe nie Digimon geguckt, aber ich habe auch diese ganzen Sachen nicht geguckt. Ich weiß ich auch nicht, das habe ich so verpasst. Das waren dann so die 2, 3 Jahre Unterschied, den wir in unserer Lebenszeit haben, waren genauso das. Da habe ich dann schon keine Animes mehr geguckt, irgendwie groß im Nachmittagsfernsehen. Deswegen habe ich das alles nie gesehen. Aber so grundlegend, ja, klang das einfach super, super gut. Und selbst wenn ihr keine großen Digimon-Fans seid, ist es einfach ein gutes JRPG. Also angucken lohnt sich definitiv, egal für wen. Ja, ich weiß sogar, weil jetzt, was mein letzter Tasty war, hab mich aber irgendwie umentschieden tatsächlich gerade und mach doch was Die anderes. Nachwelt wird niemals erfahren. Doch, es kommt garantiert irgendwann nochmal. Ich habe mich ein bisschen unentschieden, weil es letztendlich, ehrlich gesagt, es darf jetzt auch schon fast so ein bisschen zu spät für den Tasty. Aber der andere, den ich habe, der ist relativ zeitlos, von daher machen wir den anders. worüber ich reden will, und ich glaube, das haben wahrscheinlich hoffentlich auch schon ein paar Leute mitgekriegt, aber tatsächlich habe ich immer wieder gehört, dass es genug Leute gab, die große Fans sind und davon noch nichts gehört haben. Von daher mache ich es jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Es läuft oder lief eine Kickstarter-Kampagne für Dark Souls The Board Game. Diese Kickstarter-Kampagne ist mittlerweile vorbei. Es wurden von den geforderten und gewollten 50.000 Pfund insgesamt 3,7 Millionen eingenommen. Das heißt also, sie haben das riesig vervielfacht. Was auch bedeutet, sie haben extrem viel zu dem eigentlichen Core-Spiel hinzugefügt. Es gibt riesig viel mehr Boss-Encounters, es gibt viel mehr extra zusätzliche Gegner zum Beispiel, mehr zusätzliche Startklassen und so weiter und so fort. Und damit das Ganze jetzt auch Sinn macht, wenn ich von Boss-Encounters, Startklassen und sowas rede, beschreibe ich mal grundlegend kurz, worum es dabei geht. Dark Souls The Board Game ist vom Prinzip her für Leute, die das kennen, eine Art Mischung aus einem klassischen Boardgame, mit im Sinne von, du hast einen Spielplan, über den du laufen kannst, sowas wie Siedler von Catan, Monopoly, was auch immer, kennt man, und CCGs, was vom Prinzip her Kartenspiele sind, allerdings Kartenspiele, die man gegen die AI in Anführungsstrichen spielt, also gegen einen, die spielt man kooperativ oder solo gegen ein Encounter-Deck. Das Encounter-Deck sind vom Prinzip einfach Karten, du ziehst die und dann hast du eine Karte und auf die Karte musst du mit deinem Deck dann eben reagieren. Das heißt, man hat quasi Kartendecks, man hat Würfel, man hat ein Encounter-Deck und dann spielt man eben einfach. Nur, dass man eben noch zusätzlich damit drin hat, dass man eben eine Spielfigur hat und die bewegt man eben über das Spielfeld. Die Spielfiguren sind super geil gemacht. Die Bossfiguren, es gibt logischerweise auch Bossfiguren, die bewegt werden. Es gibt zum Beispiel Ornstein und Smo, Dance of the Boreal Valley. Es gibt einen Haufen aus allen möglichen Dark Souls-Spielen, einen Haufen Bosse, einen Haufen Leute. Es gibt die klassischen Starter-Charaktere. Es gibt eben den Thief, den Pyromancer, Cleric. All das, was man eben aus den Spielen kennt, die man wählen kann. Alles in wunderschönen kleinen Miniaturen, die sind wirklich toll gemacht und das ist fast das Coolste daran. Das heißt, man hat wirklich eine schöne kleine Figur von einem Pyromancer, den man bewegen kann. Und Ornstein und Smo sind unterschiedlich groß, entsprechend größer als dein Charakter. Supergeil. Und dann läuft man einfach durch Dark Souls und kämpft gegen Monster und Bosse. Tatsächlich ist es so ein Ding, was ich supergeil daran finde. Es ist, so wie sie es nennen, quasi fast to set up, slow to unfold. Das heißt also, du musst am Anfang fast nichts machen. Du nimmst ein kleines Kartenstück, das legst du drauf, da startest du und dann rennst du los. Und sobald du an den Rand dieses Kartenstücks kommst, entscheidest du dich, wo du hingehen willst und dann wird ein neues Kartenstück angelegt mit einem neuen Encounter-Deck, mit neuen Ereignissen und Fähigkeiten und so einem Kram. Das heißt also, tatsächlich entwickelt sich das Spiel, während du spielst, baust du immer weiter das Spielfeld aus. Hat vom Prinzip her tatsächlich einfach so viel von Dark Souls, dass man, glaube ich, den Leuten, die Dark Souls gespielt haben, nicht viel erklären muss. Die Moves funktionieren ähnlich. Tatsächlich ist sogar das UI quasi übernommen worden, indem du davon eben den kleinen Plan hast, der vor dir liegt, wo du Items auf gewisse Punkte ziehen kannst. Deine Flask liegt, deine Estus Flask liegt auf einem gewissen Punkt auf dieser kleinen Karte und so weiter. Es ist also tatsächlich sehr reminiscent, aber trotzdem als jemand, der super gerne Boardspiele spielt, also Brettspiele. Joe und ich spielen super viele Brettspiele, wir sind große Fans davon. Ich als jemand, der bei sowas immer skeptisch ist, weil diese Brettspiele meistens nicht so viel Spaß machen, weil sie eben Computerspiele sind und als Brettspiel nicht besonders gut umgesetzt sind. Das, was ich bislang davon gesehen habe, sieht es so aus, als ob es ein extrem gut umgesetztes Brettspiel wäre. Also eine extrem gut umgesetzte Variante von Dark Souls als Brettspiel. Da gab es ja in letzter Zeit öfter welche von. Ich habe gehört zum Beispiel, dass auch das Gears of War Brettspiel ziemlich gut gewesen sein soll. Ich glaube, das War of Mine hat jetzt, glaube ich, auch eine Kickstarter-Kampagne. Ich glaube, da passiert auch gerade was. Das sieht auch wirklich fantastisch aus. Guckt euch einfach an, die Kickstarter-Kampagne gibt es noch. Da könnt ihr auch nachlesen, was mit den Stretch Goals mittlerweile alles erreicht wurde, was echt eine Menge ist. Was ja auch Sinn macht. Wie gesagt, die wollten 50.000 haben 3,7 Millionen gekriegt. Erfolgreich ohne Ende, völlig zu Recht auch, weil es wirklich sehr, sehr vielversprechend aussieht. Plätschen kann man, glaube ich sogar noch. Ich glaube, es gibt noch die Möglichkeit zum Late Pledge, wo man dann eben entsprechend, weil es ja logischerweise letztendlich im Retail dann teurer werden wird, als wahrscheinlich für Bäcker sein wird. Man kann auch Late Pledgen, das heißt, ihr könnt jetzt quasi noch pledgen und kriegt dann einfach noch die Belohnung, die ihr so nur für ein normales Tier auch kriegen würdet. Am Anfang, was ich auch sehr schön finde, haben sie auch tatsächlich an Retail gedacht. Es wird am Anfang die ersten 2 Monate nur bei ausgesuchten Retailern verkauft werden. Diese Retailer konnten ebenfalls plätschen. Es gab ein extra Pledge-Level für Retailer. Kleine Spieleläden, gerade so kleine Fantasy-Läden oder so ein Kram, kennt man in Deutschland ja auch. Sowas wie Games Workshop sind jetzt die großen Ketten quasi, aber in jeder Stadt gibt es so einen kleinen Fantasy-Laden, die eben alles für Fantasy-Kram verkaufen. Auch Pen-and-Paper-Rollenspiele und sowas. Diese Läden konnten auch plätschen, kriegen dann also exklusiv einen Batzen von den Dingen zugeschickt. und dürfen die eine Zeit lang exklusiv bei sich verkaufen. Das heißt also auch selbst an die ist gedacht worden. Und keine Ahnung, von vorne bis hinten einfach nur cool. Es sieht tatsächlich super vielversprechend aus. Guckt es euch einfach an. Für jeden, der Dark Souls-Fan ist, ist es, glaube ich, komplett gefundenes Fressen. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wieder so ein bisschen zurückzufinden zu den glorreichen Tagen der Brettspiele. Ich glaube, es gibt genug Gamer, die nicht wahnsinnig viele Brettspiele spielen, obwohl es extrem geile Brettspiele da draußen gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze mal anzugucken. Und sieht tatsächlich einfach aus wie die perfekte Mischung aus Brettspiel und Dark Souls. Wirklich, sieht richtig, richtig gut. Ja, ich habe auch das Gefühl, also dadurch, dass natürlich auch alles offiziell ist und mit Bandai Namco Lizenz und so weiter, ja. Die Figuren, allein dafür habe ich das Gefühl, lohnt es sich schon, wenn man die haben möchte. Ja. Natürlich schön, keine Ahnung, die kann man wahrscheinlich noch selbst bemalen. Kann man, ja, die sind tatsächlich komplett unbemalt. Geht auch so, man kann sie auch noch selbst bemalen, was natürlich für gewisse Leute, die dann zum Beispiel früher mal Warhammer gespielt haben, immer so ein extra Ding ist. Ja, ich glaube, das ist das Traurige daran. Ich glaube, mich sollte man da lieber nicht dran lassen, weil am Ende sieht es nur noch schlimmer aus als vorher. Aber wenn man Leute kennt, die das noch richtig gut bemalen könnten. Aber ich wusste gar nicht, dass es mittlerweile sowas wie Late Pledge gibt. Ich wusste, dass sowas noch wie Backer-Kit gab, dass man, wenn man noch nicht gepledged hatte, wenn man gepledged hatte, zumindest noch in andere Tiers wechseln konnte. Aber ich wusste gar nicht, dass es zumindest sowas wie Late Pledge mittlerweile gibt. Ja, ich wusste das auch noch nicht tatsächlich. Mir ist das erste Mal, dass mir dieser Button aufgefallen ist. Aber du kannst immer noch quasi Late Pledgen. Vom Prinzip her steht einfach hier, missed the Kickstarter, there's still time. Click below to purchase the Late Backer Souls Pledge. Kostet ein bisschen mehr als der ursprüngliche. Ich glaube, so quasi was 10 Pfund mehr oder so ein Kram. Und du kriegst aber dafür letztendlich genau das, was du Pledge gekriegt hast und bist damit immer noch wesentlich billiger. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, den Late-Backer Pledge, ich glaube, der kostet 80 Pfund und dafür kriegst du alle Stretch-Goals, die Weil dann ist das gar nicht teurer. Der normale, der nicht Early Bird ist auch 80 Pfund. Echt? Dann kostet sogar einfach komplett dasselbe. Ich dachte eigentlich, das wäre ein bisschen teurer, aber ja, du kriegst vom Prinzip her einfach alles, was mit in den Ich wollte jetzt gerade schon fragen, warum machen das andere nicht, aber ich glaube, bei sowas wie Videospielentwicklung sagen, okay, wir müssen jetzt mit diesem Ding arbeiten, wenn wir noch mehr kriegen, wir können nicht noch mehr Sachen andere. Ja, das ist ja dieses typische Problem, was ja damals dann ganz andererseits macht Star Citizen ist ja auch so, also keine Ahnung. Ja gut, Star Citizen ist natürlich auch immer Ewigkeit in der Entwicklung. Ich glaube, viele Leute haben vor diesem ganzen Tim Schafer-Ding Angst, als Tim Schafer damals so viel Kohle für sein neues Rollenspiel Das Adventure ist wieder ein anderes Thema, aber ich habe mittlerweile auch das Gefühl, die Leute sind zu Recht auch mittlerweile vorsichtiger, wenn es um Backen von Kickstarter Awaken geht. Also nicht mehr nur einfach, oh, das hört sich gut an, Becken. Klar, absolut, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ehrlich gesagt, bei diesem ganzen Brettspiel-Ding, Brettspiele sind wesentlich teurer, als man es eigentlich erwartet. Brettspiele kosten Geld. Deswegen ist auch dieses ganze, bei den meisten Spielen, die auf Kickstarter laufen, die Videospiele sind, kriegst du für 15 bis 20 Euro normalerweise. Ich glaube, das ist auch das Problem, wenn du nicht gerade das Gefühl hast, du hast Leute in deiner Umgebung, mit denen du das auch oft spielen kannst, hast du das Gefühl, eine Investition von, keine Ahnung, 80 Euro für so ein großes Brettspiel lohnt sich halt nicht. Natürlich. Ich meine, bei uns haben wir halt den Vorteil, dass wir halt genug Leute haben, mit denen wir das spielen können. Richtig, aber ich kann mir schon vorstellen, keine Ahnung, wenn du halt alleine bist, so, naja. Ja, natürlich, würde ich das auch nicht unbedingt machen. Aber auf jeden Fall, guckt euch an, wie gesagt, es lohnt sich total, es ist super, super cool gemacht, es sieht auch vom Gameplay her extrem spannend und cool aus. Auf jeden Fall einen Blick wert, sehr, sehr, sehr coole Geschichte, definitiv. Wie gesagt, es ist leider ein bisschen zu spät, der ganze Ding ist schon abgelaufen. Aber dadurch, dass es ja Late-Patch gibt. Genau, ihr könnt immer noch teilen. Ich habe nicht gerade noch gedacht, so, machst du jetzt ein Tasty, um Leute neidisch zu machen, dass sie das nicht mehr haben nicht mehr plätschen können? Nee, ich habe es ja von Anfang an schon gesehen, ich mache den Tasty, weil ich wusste, okay, man kann zumindest noch dran teilhaben, wenn man will. Das wäre gut gewesen. So, ey, ich habe euch, nachdem ich euch jetzt den Wund wässrig geredet habe, übrigens, ich habe übrigens noch geplätscht. Ihr seid natürlich schon zu spät. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ihr müsst also jemanden finden, bei dem man das noch kaufen kann. Nee. Man kann noch teilhaben an der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie lange es läuft, ob dieser Late-Pledge einfach noch länger läuft. Steht jetzt, glaube ich, auch gar kein Datum dabei. Vielleicht solltet ihr euch trotzdem beeilen. Vielleicht gibt es das irgendwann auch ab einem gewissen Level dann nicht mehr. Also vielleicht sagen sie irgendwann so, jetzt in 2-3 Monaten ist es dann vorbei. Von daher, lieber jetzt mal angucken, wenn es euch interessiert, jetzt noch Late-Pledgen als dann vielleicht nachher doch noch zu spät zu sein. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das in Deutschland aussieht. Das scheint aus England zu kommen. Entsprechend ist die Chance relativ hoch, dass es vielleicht in Deutschland auch in gewissen Läden verkauft wird. Aber naja, wenn man es dann noch irgendwie aus dem Internet irgendwie bestellen muss, aus einem anderen Land und so, ist man schnell vielleicht bei 100, 120 Euro und dann ist es vielleicht auch schon nicht mehr so. Dann noch Versand. Und wenn die Briten rausgehen, vielleicht auch noch Zoll. Richtig. Deswegen einfach mal jetzt schnell angucken und dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende gekommen. Ja. Von jetzt doch wieder satten 2 Stunden, wovon wahrscheinlich ungefähr 1,5 Stunden Rant sind, von daher. Ich weiß nicht, wie hörbar diese Folge ist. Bitte Feedback, wirklich, ernsthaft. Wir wollen immer Feedback von euch haben. Wir freuen uns da super drüber. Wir haben gerne Unterhaltung mit euch. In der letzten Folge hatten wir eine riesengroße Unterhaltung darüber, oder vor allem Joe eigentlich, was so die besten Soundtracks des letzten Jahres waren. Wir machen das gerne, aber gerade auch in diesem Fall einfach Feedback darüber, wie die Qualität der Folge ist. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen, wir sind ein bisschen rostig und vor allem haben wir ein bisschen so umgestellt. Oder ihr wollt einfach noch mehr Rant haben. haben, keine Ahnung. Wo haben wir gesagt, hey, der Rant war das Beste in der ganzen scheiß Folge. Ich habe nur vorgeskippt, um mir das anzuhören, wie ihr euch über irgendwas aufregt. Ich meine, zum Beispiel anscheinend die Typen von Game Trailers, die ja mittlerweile ihr eigenes Ding machen, keine Ahnung, bei dem Podcast habe ich das Gefühl, die reden 1,5 Stunden nur über das, was sie gerade spielen, und dann gehen sie noch ein bisschen auf Topics ein. Stimmt. Habe ich eigentlich noch nicht gehört, das wollte ich mir mal anhören. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Game Trailers, ne? Also. Ich mochte die Game Trailers, also ich meine, ich mochte auch nicht alle von Game Trailers, aber ich mochte Game Trailers als Format eigentlich schon sehr gerne. Ich fand's schade, dass es zugemacht wurde. Ich mochte Game, ich glaube, den einen Typ, den ich von Game am meisten nicht mochte, der ist dann gegangen. Das war der Markus Bier, war bei Game Trailers, oder nicht? Ja. Genau. Und den mochte ich auch nicht, aber den mochte auch niemand, das ist kein Problem. Ich mochte tatsächlich so den Kernhaufen von Game Trailers, mochte ich eigentlich immer ganz gerne, ja. Noch vor ein kleiner allem, Taste. Vor allem, weil sie riesige Persona-Fans sind. Das macht natürlich das besser. Hat eigentlich mittlerweile auch einen Release-Termin. Und das habe ich auch im das erwähne ich nur noch als letzter Satz, Persona 5 Trailer, schaut ihn euch an, ey. Ich würde mir so nichts mehr sagen. Flash davon. Ah. Letzter Satz. Kein Tschüss mehr. Ja, stimmt, doch, der Trailer war ganz cool. Ich habe mir auch nochmal angeguckt. Ich muss es jetzt ein bisschen relativieren. Ja, aber ja, ihr könnt von Glück sagen, für die sich dafür interessieren, dass wir keine Folge, dass wir in der Zeit nicht aufgenommen haben, weil ich glaube, ich hätte 40 Minuten über Persona 5 geredet. Ja, wahrscheinlich. Gut, also wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, ihr seid uns so. Ich meine, es gab viele Leute, die immer wieder gefragt haben, also anscheinend sind uns doch viele Leute treu geblieben. Dafür ein riesen Dankeschön. Wir wissen, dass es ziemlich beschissen war, dass es jetzt so lange gedauert hat. Ja. Wir waren da auch nicht glücklich mit und zugegebenermaßen, das müssen wir uns auch einfach anhören lassen, vielleicht auch ein bisschen zu faul. Wir hätten, glaube ich, so nicht schon mal aufnehmen können. Es ist so viel passiert, wir hatten viel um die Ohren. Es war einfach ungünstig. Aber ab jetzt kommt's wieder regelmäßig und ab jetzt hoffen wir auf jeden Fall, dass wir da irgendwie jetzt nicht ständig und ewig wieder alles verzögern müssen. Aber wie gesagt, einmal im Monat, das kriegen wir hin und wir hoffen, das Format passt auch für alle. Wir hoffen, dass tatsächlich die Leute nicht einfach alle abspringen, weil sie gesagt haben, wir haben eigentlich immer nur 20 Minuten News gehört. Ich weiß gar nicht, was danach passiert ist. Ehrlich gesagt, habe ich mal ausgemacht. Ich hoffe, so, das sind die wenigsten Leute und ich glaube, die meisten wollen uns hoffentlich einfach quatschen hören und ja, schauen wir jetzt mal. Dann bis in den Monat oder so, ne? Also, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu hören unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.